Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Aufwohne-Kredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Schnippidi-duda, schnippid... Ach nee, es ging anders. Wird immer schlimmer. Es ist schon so viel geschehen, doch unsere Reise muss weitergehen. Endlich scheint der Weg zu sein, doch das Ziel ist klar. Überall lauert die Gefahr, hab keine Angst, ich bin für euch da. Ich werde helfen, so gut ich kann, ich werde bei euch sein. Wie weit muss ich gehen, wie viele Kämpfe überstehen? Wollt ihr mich erreichen, dann gebt mir ein Zeichen, ich bin bereit. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Ich bin bereit, ich nehm's mit allen auf. Der Weg wird weit sein, wir müssen gehen, um alle Abenteuer zu bestehen. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Wir sind ein Team, wir geben niemals auf. Der Weg wird weit sein, wir werden sehen, ob wir die Kraft haben zu bestehen. Denn keiner weiß genau, was kommen wird. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, dem diskordianischen Nerdgedöns-Podcast. Und weil wir uns beim letzten Mal mit der Zeit so derartig verschätzt haben und ich der Meinung gewesen wäre, wir könnten das alles in eine Sendung packen, aber das nicht getan haben, weil das viel zu viel ist, kommt jetzt der zweite Teil vom ersten. Ich gebe auch Kurse im Wie moderieren Sie sich um Kopf und Kragen. Ich sag erstmal hallo, hier ist die Freundin vom Nerd. Ja, kommt die noch? Nee, die ist schon da. Ach, die ist schon da. Ja. Ach, du bist das, ja. Ich bin das. Ich wundere mich immer, wie jemand nachts neben mir im Bett liegt. Aber schön warm. Genau, wir haben heute den zweiten Teil von unserer Digimon-Sendung. Mhm. Also ich ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich doch ein bisschen Zeit verstreichen lassen wollte zwischen den beiden Sendungen. Heute wollen wir so ein bisschen die zweite Hälfte, doch kann man schon sagen, besprechen von Digimon Adventure. Wir lassen so ein bisschen die Filme aus. Wenn ihr die Besprechung haben wollt zum zweiten Digimon-Film, hört euch unsere Summer Wars-Besprechung an. Ja. Genau. Und ansonsten, also die Filme lassen wir so ein bisschen raus. Da ist auch der Kanon fragwürdig. Ich weiß gar nicht, wie das da gehandhabt wird. Ich habe ein paar davon gesehen, aber längst nicht alle. Kann man vielleicht nochmal nachholen, vielleicht auch nicht. Uns geht es eigentlich eher um die Sachen, die auch tatsächlich hier in Deutschland im Fernsehen konsumiert werden konnten, plus Digimon Tri, von denen es, glaube ich, tatsächlich jetzt die ersten drei auch auf Deutsch gibt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Schlag mich nicht, weil wir haben es irgendwo geguckt. Genau. Die erste Staffel haben wir in der letzten Folge zu Digimon abgehandelt, ziemlich umfassend. Abgesehen davon, dass wir nicht mehr auf den Kampf zwischen Angewomon und Lady Devimon zu sprechen gekommen sind bei den Gegnern. Wo ich am Anfang dachte so, cool, Angewomon kann richtig kämpfen und bla und so. Und wurde irgendwann aber so ein Mädels zicken sich und zupfen sich in den Haarenkampf. Das passiert auch in der zweiten Staffel nochmal. Da kommen wir da vielleicht nochmal zu. Das ist noch schlimmer, mir aufgefallen. Ja. Genau. Jedenfalls in der ersten Staffel haben die ersten 8 Digi-Ritter es geschafft, die Welt zu retten. Ui! Wer hätte das gedacht? Und in der zweiten Staffel gibt es einen kleinen Zeitsprung. Es ist, weiß ich nicht, 3 bis 5 Jahre. Wir sind ein bisschen schnell gerade. Entschuldigung. Echt? Weil ich will einfach nochmal erklären, wie das damals für uns gewesen ist, auch mit der zweiten Staffel, weil wir waren von der ersten Staffel halt schon extrem gehypt. Und wussten eigentlich auch nicht so wirklich, wie es weitergeht. Und ich hatte ja davon erzählt, dass die irgendwann mal die letzten beiden Folgen, 53 und 55, hinterhergesendet haben in irgendeinem Special Event. Da haben die, glaube ich, an einem Nachmittag 5 Folgen gezeigt, um auf diesen letzten finalen Kampf hinzuarbeiten. Und dann eben die beiden Folgen, die bis zu dem Zeitpunkt, und ich meine, es wäre schon das dritte Mal gewesen, dass die Staffel durchgelaufen war oder sowas. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Vielleicht erinnert ihr euch ein bisschen besser als ich. Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber es war auf jeden Fall irgendwo innerhalb der Wiederholung der ersten Staffel. Und da haben die eben erst die letzten beiden Folgen gezeigt. Und wir haben damals uns gewundert, warum. Und das war schon so ein Stück weit, dass die Folgen sehr brutal sind. Also Apokalimon reißt sich da die Schulter auf und es wächst wieder zusammen. Und es ist alles sehr beängstigend und gruselig. Vielleicht hat es auch nicht in diesen Deal reingepasst. Meine Vermutung ist tatsächlich, da Anime-Staffeln immer 52 Folgen haben und die zweite Staffel nur 50, vermute ich, dass durch irgendeinen Fu die letzten beiden Folgen mit im Deal der zweiten Staffel gelandet sind und die Folge einfach die Rechte daran nicht hatten. Das ist meine Interpretation. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht man am Ende der letzten Folge eben auch den Trailer für Digimon 02 mit neuen Digimon, mit neuen Digi-Rittern. Und das war so ein Moment für uns, wo wir wirklich gedacht haben, oh mein Gott, ich will das jetzt sehen. Ich will das jetzt, also bitte Zeitsprung, wir wollen das jetzt sehen, weil die erste Staffel für uns einfach so immens wichtig gewesen ist. Und dann zu wissen, dass es noch eine zweite gibt mit neuen Digitationen, mit neuen Digimon, die man so noch nicht gesehen hat, das war schon auch was Besonderes. Und wir hatten ja auch schon das Thema Pokémon angesprochen. Da ist eine neue Staffel vielleicht gar nicht so was Besonderes, gerade weil die Folgen dann doch alle sehr gleichförmig sind. Genau. Genau. Ja, und es gab die zweite Staffel. Ich habe es im letzten Podcast dazu schon mal erzählt. Das war meine erste Digimon-Staffel, die ich komplett gesehen habe. Was mir witzigerweise damals gar nicht so auffiel. Also ich habe diese Backlash zur ersten Staffel immer eher wie so ein Memory-Einschub gesehen. Hat es ein bisschen unlogisch gemacht jetzt im Nachhinein, aber egal. Ja. Genau, also jedenfalls Zeitsprung. Es sind so 3 bis 5 Jahre vergangen gefühlt. 3. 3, ne? Ziemlich genau 3 Jahre. Seit dem Endkampf aus der ersten Digimon-Staffel. Die Digi-Ritter führen soweit erstmal ihr Leben weiter. Sind ein bisschen größer geworden. Kari ist und TK sind jetzt ungefähr auf dem Alter von den damaligen älteren Digi-Rittern. Joey steckt in der Schule, muss ständig irgendwelche Arbeiten schreiben. Und die anderen sind einfach ein bisschen größer geworden. Matt hat eine Band. Davis spielt immer noch Fußball. Sora ist ein bisschen blass, finde ich, weil die nicht mehr Fußball spielt und auch nicht so richtig was hat, was sie noch besonders macht. Mimi ist in den USA. Die ist mit ihren Eltern dahin gezogen. Wer fehlt mir jetzt noch? Tai hattest du? Tai. Tai, der spielt halt immer noch Fußball und ist immer noch also so ein Davis bisschen... Also Davis und Tai sind sogar in der gleichen Mannschaft. Genau. Kommt auch später dann dazu. Genau. Und ich weiß gar nicht mehr, womit das anfing, dass sie wieder in die Digi-Welt kam. Das ist, glaube ich, auch eher so ein Zufall, weil ich glaube, Davis stolpert irgendwie in den Computerraum und gerät dann, glaube ich, mit Tai in die Digi-Welt. Ja. Yeah. Weil die ersten paar Folgen sind ja noch so ein bisschen so mentorhaft. Also, dass da wirklich immer noch einer von den älteren Digi-Rittern mit in die Digi-Welt geht. Die erleben da so ihr erstes Abenteuer und geraten dann so nach und nach eben in diese Welt hinein. Und Tai trifft dann eben auch Agumon wieder. Davis trifft auf Wemon. So ein kleiner blauer Dino dieses Mal mit so spitzen Öhrchen. Yeah. Genau. Und die finden auch relativ zügig schon das erste Digi-Armor-Ei. Genau. Was eine neue Art der Digitation ist. Also die Digimon können, warum auch immer im ersten Moment, nicht mehr aufs Champion-Level digitieren. Also Agumon kann auch nicht mehr digitieren, was Tai total verwirrt. Und halt nur Vimon kann eben zu Flame-Dramon werden. Genau. Und was eine Armor-Digitation ist. Also nicht direkt Champion. Wir haben uns das damals immer so ein bisschen erklärt, dass es irgendwie so ein bisschen unter Champion ist oder bei Magnamon vielleicht sogar ein bisschen drüber, aber es ist auf keinen Fall irgendwie Champion oder Ultra, es ist irgendwie so in dem Bereich stärker, genau. Und nach und nach kommen dann neue Digi-Ritter dazu, also ich glaube sogar, dass TK und Kari relativ zeitig auch mit am Start sind. Ne? Ja, weil ich meine, aus diesem Computerbildschirm im Computerraum, wo das Digitor geöffnet ist, kommen ja erstmal so Lichter raus. So kommen nämlich Davis, Cody und Yoli überhaupt zu ihren Digivices. Richtig. Und nach und nach kommen die eben alle an, also A an ihre Digimon. Mhm. Dazu kommt dann eben Cody, so ein kleiner. Cody ist ein bisschen schwer zu fassen irgendwie, so ein sehr introvertiert, würde ich ihn nennen, aber ein sehr aufgeräumter Mensch, würde ich sagen. Mhm. Auch sehr zielstrebig. Der bekommt das Digimon Armadillomon, so ein Gürteltier. Ja. Sehr niedlich, sehr freundlich. Also eines der herzlichsten Digimons, was ich jemals kenne. Ich habe gerade Digimons gesagt, jetzt kommen sie mich alle holen. Oh, scheiße. Ich will Digimon. Dich verteidigen. Ja. Das heißt Pokémon und Digimon und nicht Pokémänner. So. genau, also eines der freundlichsten Digimon, was ich jemals gesehen habe, aber echt herzlich und auch ein sehr, sehr offenes und tolles Wesen hat. Yoli bekommt Hawkmon, zur Abwechslung ein männlich gelesenes Digimon für einen weiblichen Digiritter. Das ist erstmal so einzigartig. Bei Renamon später in der dritten Staffel weiß man es nicht so ganz, weil Renamon sehr androgyn ist, obwohl es männlicher Sprecher ist am Anfang. Aber erstmal so die erste Digi-Ritterin, die ein männlich gelesenes Digimon hat. Und wen habe ich noch vergessen? Davis hatten wir schon. Davis und Wemon. Genau. Und ja, TK und Kari haben weiterhin Gatomon und Patamon, die sie da eben auch wieder treffen. Ja, es ist eher so ein Abtasten. Und irgendwann stellen sie fest, dass das an den schwarzen Türmen liegt. Und immer wenn eines der anderen Digimon, also eines der Armor-Digimon, so einen schwarzen Turm kaputt macht, können auch die anderen Digimon wieder auf Champion-Level digitieren. Mhm. Und das ist so die erste Zeit, die Handlung. Mhm. Die treffen dann auf den von uns so liebevoll genannten Digimon-Knecht. Er selber nennt sich Digimon-Kaiser. Ich nenne ihn Digimon-Knecht. Das trifft sich auch, also trifft besser zu, ja. Es ist Ken. Und den ist so ein kleines Nicht-Mysterium gibt oder sowas. Mhm. Also es gibt eben, also Ken ist eigentlich auch auf der Schule von den anderen, gilt als hochbegabt, als supersportlich, als also absolute Vorbild für alle. Mhm. Aber in seiner Freizeit außerhalb dieses ganzen Öffentlichkeitsding ist er eben der Digimon-Kaiser oder Digimon-Knecht. Ja. Hat auch ein eigenes Digimon, nämlich Wormon, das er aber irgendwie gar nicht beachtet, sondern er fliegt immer in seiner riesigen Steinfestung durch die Digi-Welt, hat ein unheimlich bescheuertes Outfit an, strubbelige Haare und baut schwarze Türme und quält Digimon. Ja, und misshandelt sein armes Raubsimon. Genau. Also ich nenne Wormon immer liebevoll Raubsimon, weil es mich sehr an Raubsi aus den Pokémon sehr erinnert. Was nicht mal Raubsi heißt, aber... Ach, ist mir doch egal. Der Digimon-Knecht mit Raubsimon. Wir schaffen hier eine ganz neue Serie. Genau. Und das ist so erstmal so für die ersten, fast die erste Hälfte oder sowas der Serie, so ein bisschen der Stick. Also die Digimon-Ritter mit ihren Digimon digitieren immer weiter, kämpfen immer weiter gegen den Digimon-Kaiser, der dann irgendwann schwarze Halsbänder entwickelt. Also so ein bisschen so der Stick der ersten Staffel wird weitergeführt. Mhm. Aus den schwarzen Zahnrädern werden schwarze Halsbänder. Aus diesen schwarzen Halsbändern werden irgendwann so Teufelsspiralen, um noch stärkere Digimon zu kontrollieren. Und das ist also schon auch sehr ermüdend irgendwann. Deswegen geht einem der Digimon-Knecht auch relativ zügig auf den Sack. Ja, zumal er auch nicht wirklich eine Motivation hat über weite Teile. Also er will halt diese schwarzen Türme bauen und die Digimon alle unterwerfen, aber warum er das will, ist irgendwie nicht so klar. Also zumindest nicht in der ersten Hälfte. Also die intrinsische Motivation dieser Figur wird aus sich selber heraus nicht klar und das ist ein bisschen ärgerlich. Mhm. Also Ken vernachlässigt seine Familie eben auch und seine Eltern machen sich megamäßig Sorgen, weil er einfach verschwindet und nicht zu Hause ist. Und sie an ihn nicht rankommen, schließt sich im Zimmer ein, ist dann einfach auch weg. Und es dauert wirklich bis zur Hälfte der Staffel, bis erstmal klar wird, worum es da überhaupt geht. Also da findet auch eine Läuterung statt von Ken, der wird halt irgendwann Teil des Teams. Und dann fächert sich's ähnlich willkürlich auf wie die erste Staffel so ein bisschen. Ja. Also es macht's nicht wirklich besser. Ab der Hälfte kommt nämlich raus, dass es noch zwei böse Digimon gibt. Also erstmal Arukenimon, die dazukommt. Und im ersten Moment so ein bisschen als seine Auftraggeberin erscheint. Also sie kann mit ihrem Haar, also sie ist angezogen wie so eine elegante ältere Dame, hätte ich fast gesagt. Ja, so ein Trenchcoat hochgeschlossen. So wie Carmen San Diego. Ja, so ein bisschen, genau. Aber mit so einer dunklen Sonnenbrille und wenn sie ihre Haare eben in so schwarze Türme hinein schießt, kommt da eben böse Digimon raus, gegen die man kämpfen muss, aber das sind keine echten Digimon, deswegen kann man die leicht töten. Die Kinder haben da auch keine Gewissensbisse. Und irgendwann kommt zu Arokinimon noch, also man kennt sie gar nicht erst als Digimon, sondern sie kommt irgendwie als Mensch rüber, so ein Stück weit eine ganze Zeit. Und irgendwann ergibt sie sich eben als Digimon zu erkennen, so ein dickes, hässliches Spinnen-Digimon mit so langen Beinen und einem hässlichen Gesicht. Und Mamimon kommt noch dazu, der eigentlich aussieht wie so ein Einäugiger, auch in so einem blauen Mantel mit so einem Gehstock. Der ist aber in Wirklichkeit Mamimon in so einem Mumie mit so einer mit so einem Maschinengewehr. Ja. Es ist derartig drüber, also es ist großartig. Und dann sind die beiden eben für eine Zeit die Gegner und gibt auch ein paar wirklich sehr schöne Folgen mit den beiden, wo ich ganz ehrlich sagen muss, für mich waren, um das vorwegzunehmen, waren die beiden immer so ein bisschen wie Team Rocket. So ein bisschen, ja. Das trifft's ganz gut. Mal wieder so den Vergleich zu Pokémon zu bemühen. Aber um dann wieder hinzugehen und zu sagen, nee, es ist noch jemand weiteres dahinter. Und also Arokinimon soll schon dafür zuständig gewesen sein, dass Ken böse ist. Und jetzt ist es eben ein Typ namens Obikawa, der irgendwie mit dem Vater von Cody befreundet gewesen ist und nach dessen Tod angefangen hat zu trauern. Die beiden haben zusammen die Digi-Welt entdeckt, waren aber zu alt, selber hineinzugehen, weswegen Obikawa jetzt eben seine bösen Pläne vorantreibt. Und am Ende kommt dann raus, dass es noch jemand anderes ist. Also das ist so die Erzählweise dieser Serie. Wie also auch schon in der ersten Serie, so hinter jedem Bösewicht steht nochmal ein Bösewicht. Nochmal eine höhere Stufe, noch ein Böser. Noch eine Stufe mehr und auch hier wieder natürlich so, dass es eine Steigerung der Digimon geben muss. Das ist am Anfang ganz geschickt dadurch gemacht, es gibt fünf Digi-Amor-Eier am Anfang, also für die drei neuen Digi-Ritter und für TK und Kari jeweils eins. Das sind Mut, Liebe, Wissen und TK und Kari halt Hoffnung und Licht. Und also auch orientiert an den Mentoren. Also Cody bekommt das Wissens-Digimon von Izzy. Ai. Genau. Und so Juli von Sora, das Digi-Amor-Ei der Liebe und Davis halt den Mut. Da wiederholen sich auch so ein bisschen die Muster der Art des Digimons. Also Joli hat eben mit Hawkmon einen Vogel-Digimon, genauso wie Mimi. Dann Cody hat erstmal dieses Armadillomon, das wird aber dann zu einem Käfer. Ja. Ähnlich wie auch wie es bei Kabuterimon gewesen ist. Und Davis hat eben einen kleinen Dino, so wie es bei Tai eben gewesen ist. Und bekommt dann einen vierbeinigen Dino, also zweibeinigen von dem Amor-Ei von Tai. Und von dem Amor-Ei von Matt bekommt dann die vierbeinigen Dino. Genau. Also das sind so Dinge, Muster, die sich dann einfach dann auch wiederholen. Das hat man dann auf die neuen Digi-Ritter auch so ein bisschen gespiegelt, was ganz nett ist. Genau, also sobald quasi die erste Runde Digi-Amor-Eier verteilt ist und das nicht mehr weitergeht und sie auf einen Gegner stoßen, bei dem sie so nicht mehr weiterkommen, bekommen eben die drei neuen Digi-Ritter jeweils ein zweites Digi-Amor-Ei, mit dem sich eben die Digimon nochmal auf eine andere, von der Stärke her gleichartige, aber von der Funktionsweise andersartige Amor-Digitation bringen können. Also ist halt bei Wemon ist es also quasi ähnlich wie bei Greymon am erst Feuerkräfte und dann eben ähnlich wie bei Garurumon Elektrokräfte. Genau. Weil er ja auch Blitzkräfte hat, genau. Genau, und für Hawkmon gibt es dann eben neben der Liebe auch noch die Aufrichtigkeit dazu. Dann ist es eher ein Pflanzen-Digimon, also ein Shurimon heißt der, das ist der schräges Viech mit so, mit so Rankenarmen und so Ninja-Sternen als Hände. Das ist schon sehr abgefahren. Sehr, sehr schräg, genau. Und Armadillomon wieder zu einem U-Boot. Ja, das ist richtig seltsam. Das ist richtig seltsam. Also man geht so einen kleinen Schritt zu weit, aber das macht die Serie auch sympathisch. Ja. Weil man sich einfach dann auch sagt so, ey komm, das sind irgendwelche fiktiven kleinen Monstergeschöpfe, lass uns die mal richtig krass verwandeln. Und das macht schon echt Spaß. Es ist drüber, aber es ist echt lustig. Es ist echt süß gemacht. und wir haben nicht abschließend klären können, ob diese Griffe, mit denen Cody sich da im U-Boot-Mon festhält, Submarimon heißt es. Ja, genau. Ob die zum Steuern oder nur zum Festhalten da sind. Es war schwierig, also weil Submarimon ja schon autark ist, ist ein Lebewesen. Und Cody kann wirklich in das Cockpit sich hineinlegen und liegt dann so auf dem Rücken von Submarimon, aber intern, also in so einer oder so einer Glaskuppel und hält sich aber an zwei so Joysticks fest und es wird auch nicht gezeigt, ob er steuert, aber er hält sich eben irgendwie dran fest und liegt dann da drin. Es ist sehr schräg. Ja. Wobei er, glaube ich, im Intro sogar drin sitzt, oder? Nee, da liegt er auch liegt auf dem Bauch. Auch. Liegt immer auf dem Bauch, Gesicht voraus. So ein bisschen wie diese Skeleton-Rodler. Ja, genau. Irgendwie habe ich auch im Kopf gehabt, der würde da mal drin sitzen auch, aber na gut, sei es drum. Ist auch so ein bisschen komisch, weil im ersten Intro, also die Serie kriegt nochmal ein zweites, leicht abgewandeltes Intro, man sieht alle Armor-Digitationen, also wirklich eine Überraschung, ist keine mehr davon. Aber so wie die funktionieren, wie sie sich bewegen und was die alles können, das kommt dann erst im Laufe der Serie auch zum Tragen. Und dazu kommt, also da, wo die Digimon in der ersten Staffel nur mit sich selber digitieren konnten, und ich glaube nur Metallgaroromon und Wargreymon konnten dann im Film eben zu Omnimon werden, indem sie sich fusioniert haben und eine Stufe höher konnten, können später die Champion-Stufen zu denen, die noch werden können, also sobald alle schwarze Türme weg sind, haben die noch Champion-Level und die können eben eine DNA-Digitation machen mit einem Partner und werden dann zu Ultra-Digimon, die noch sehr schräg sind, zum Teil. Ja, das stimmt, genau. Patamon und Gatomon kriegen auch eine Armor-Digitation. Mhm. Patamon wird zu My Little Ponymon. nein, er wird zu Pegasusmon. Genau. Und Gatomon wird zu Nefertimon, was wie so ein Greif ist. Also wie man diese ägyptische Sphinx. Ist so eine Sphinx, genau. Sphinx, nicht Greif, Greif, irgendwas dazwischen. Genau, und die haben eben vor den anderen Digimon aus der neuen Gruppe ihre Champion-Digitation wieder zurück. Also genau. Davis versucht dann irgendwann in einer sehr witzigen Folge, Demon auf Champion-Level zu bringen. Meine Lieblingsfolge reden wir vielleicht hinterher, wenn wir über Davis reden, noch mal ein bisschen genauer drüber. Ja. Weil das auch Davis sehr schön charakterisiert, diese Folge. Auf jeden Fall, genau. Ja, was wirklich neu macht die Serie eigentlich gar nichts. Es ist im Grunde genommen das Gleiche, aber mit einer anderen Dynamik erzählt. Also das ist, glaube ich, nochmal ganz neu, weil die Kinder hier nicht dauerhaft in der Digi-Welt sind und die Digi-Welt auch nicht anders von der Zeit her läuft, sondern es eben so ist, dass die nach der Schule, wenn sie Freizeit haben, hingehen und dann da Sachen machen, so als Abenteuer und immer wieder auch nach Hause zurückkehren und da nicht so diese Notwendigkeit eines lebensbedrohlichen Abenteuers geboten ist, sondern, wie soll ich das sagen, die kommen halt abends nach Hause, so in dem Sinne. Und wenn sie mal nicht nach Hause kommen, haben dann die Eltern eben einen Grund für Sorgen. Und was der Vorteil ist, die haben eben auch noch dadurch eben auch Zeit, Charakterentwicklung mit anderen Nebencharakteren zu machen. Also da, wo in der ersten Staffel Figuren, gerade Familienmitglieder, einfach nur hingestellt worden sind, hat man gerade im Bereich von Cody sehr viele Nebenfiguren, die auch zur Handlung beitragen, was ganz angenehm ist. Die neuen Digi-Ritter interagieren auch mit der alten Gruppe Digi-Ritter. Genau. Die kommen immer wieder, treffen auch alle jeweils ihr Pokémon nochmal. Pokémon sage ich schon, ihr Digimon. Da übernimmt dann jeweils ein Digimon sozusagen die Patenschaft für ein zurückerobertes Gebiet vom Digimon-Knecht. Okay. Digimon-Knecht. Und genau, also da ist dann auch immer noch mal wirklich so dieses, wie du schon angesprochen hast, dieses Mentoring sozusagen von älteren Digi-Rittern zu den Jüngeren, die eben auch die Möglichkeit haben, noch mal Sachen nachzufragen oder zu lernen von dem, was vorher schon da war, wo die Ersten halt alles neu entdecken mussten und sich gar nicht auskannten. Hat die neue Gruppe eben zum einen zwei erfahrene Digi-Ritter dabei mit TK und Kari. Und zum anderen eben die Möglichkeit, auf die Älteren zurückzugreifen, die auch gerne mal einspringen können als Alibi, wenn die mal länger in der Digi-Welt sind zum Richtig. Beispiel. Ne? Dann können die sagen, ja, hier, wir sind mit denen campen und sozusagen vor den Eltern so tun, als wäre alles in Ordnung und die Kinder nicht in der Digi-Welt, sondern in der normalen Menschenwelt. Und auch einige der Erwachsenen sind natürlich eingeweiht, also die Eltern von Matt, der gerade der Vater, die wissen halt Bescheid. Also da ist es auch relativ schön zu sehen, dass es eben aus der ersten Generation durchaus Figuren gibt, die wieder auftauchen. Auch, wie gesagt, der Vater von Matt schon auch ein Stück weit ein Sympathieträger der ersten Staffel, weil er ein bisschen was mehr macht, als einfach nur Elternteil zu sein und auch in der zweiten Staffel wieder auftaucht. Da freut man sich auch. Shu, der große Bruder von Joey, der in ein, zwei Folgen mit auftaucht. Und auch so ein paar Digimon aus der ersten Staffel in der Digi-Welt, die man so ein bisschen wieder trifft. Zum Teil tragisch, zum Teil sehr witzig, zum Teil sind es Verwandte von denen oder sowas. Also man kommt auch noch mal wieder an bekannten Gesichtern vorbei. Ja. Wenn sie hier zum Teil auch noch ein bisschen anders funktionieren. Ja. Also es gibt dann auch, was für mich irgendwie immer witzig war, war die Folge mit Digitalmammon, wo die Leute auflaufen in einem Restaurant oder in einem neuen Restaurant und wieder nicht bezahlen können in Dollars und es wieder Ärger geben soll. Und ist, glaube ich, auch die Folge, in der Yoli ihr zweites Digiamo-Ei bekommt, wenn ich es richtig weiß. Und da lernen wir auch, dass es weltweit noch andere Digi-Ritter gibt, weil es auch die Folge ist, in der Mimi auftaucht aus den USA, hat sein Tor geöffnet und ist in die Digi-Welt gekommen und hat von da einen Digi-Ritter namens Michael mitgebracht. Genau. Und da erfahren wir eben, unsere Digi-Ritter, die wir bisher kannten, sind nicht die einzigen, sondern es scheint weltweit welche zu geben. Und Zwinker, Zwinker, es sind auch nicht die ersten. Genau. Es gab auch noch ein vorheriges japanisches Team. Da kommen wir vielleicht gleich bei Digimon Tri noch dran vorbei. Schauen wir mal. Genau. Das macht so diesen Digimon-Kosmos ein bisschen größer, wobei ich mich an solchen Stellen immer frage, was haben die Teams aus den anderen Ländern gemacht, als das aus Japan gegen die hier diese vier böse Meister Dunkelheit gekämpft haben oder ähnliches. Was ist an anderen Stellen passiert? Wie groß ist die Digi-Welt? Ist das eine andere Digi-Welt? Gab es da andere Bedrohungen? So, das sind Geschichten, die leider nicht erzählt werden oder kaum. Das ist wahrscheinlich dann auch, also gerade Michael sehe ich eher so als Foreshadowing, was hier tatsächlich betrieben wird, ein Stück weit, als Etablierung eben für den Plotpunkt, dass sie später ja international auch unterwegs sind. Also das kommt dann später wahrscheinlich bei der Charakterbeschreibung. Vielleicht können wir auch jetzt darüber reden. Mhm. Das glaube ich jetzt ganz gut. Weil im Laufe der Zeit entern eben auch die Digimon wieder mal die reale Welt, wie es auch in der ersten Staffel passiert ist, gerne mal. Und da müssen dann eben international die Digi-Ritter einspringen und die Gruppe trennt sich eben in verschiedene Gruppen auf. Genau. Und ist in Paris unterwegs, irgendwo in Russland, in Mexiko, in Australien und so weiter und so fort. Ja, genau, wo es auch eins der größten Plotholes gibt irgendwie, beziehungsweise unlogischen Fehler, aber später vielleicht. Weiß ich nicht. Hast du noch irgendwas Grundsätzliches zu sagen? Weil ich glaube, über die Figurenbesprechung kommen wir dann ganz gut auch über die verschiedenen Plotpunkte der Story, ohne zu viel zu verraten. Ja, denke ich auch, dass das passt. Ich würde direkt mit Davis anfangen, weil er ist der neue Goggleboy, also der neue Anführer der Gruppe. Und der ist so der Draufgänger-Typ. Er ist noch ein bisschen enthusiastischer als Tai. Ja. So, ein bisschen anstrengender als Tai. Ja. Er ist ein Nervenarsch. Ja. Er ist nicht unsympathisch dabei, aber er ist sehr aufdringlich, oder? Ja, er ist als Figur auch überzeichneter. Also generell sind die Figuren, finde ich, ein Ticken überzeichneter, als es die Digi-Ritter der ersten Staffel waren. Davis auf jeden Fall. Man hat mehr so diese, wenn die Gesichter sich so verändern, sie so einen Verlegenheitsschweißtropfen an der Stirn haben und so, das hat man bei Davis so oft in dieser Serie. Ich glaube auch, dass die Serie insgesamt wieder ein bisschen an ein jüngeres Publikum gerichtet ist. So wirklich, die ist nicht mehr so ganz dramatisch. Mhm. Und ich glaube, das wird durch Davis, ich würde Davis nicht als Comic Relief bezeichnen, aber er ist schon... Es fehlt nicht viel. Also er ist schon eher so der oft auch mal nichts blickt und die Situation komplett falsch einschätzt und alle anderen ihn doof angucken. Genau. Irgendwo dann doch einen Schritt zu weit geht und jemand muss ihn festhalten. Mhm. Aber ich glaube, so als, obwohl TK und Karia, das kreide ich der Serie auch so ein bisschen an, die erfahrenen Digi-Ritter sind, so ein Stück weit, macht er seinen Job als Anführer relativ gut, weil der Anführer nicht derjenige ist, der die Marschrichtung vorgibt oder der die schlauen Tipps gibt, sondern der auch so ein bisschen der Motivator ist. Und das ist er durchaus. Das ist er auf jeden Fall, weil er tatsächlich bei allen Schwächen, die er hat, mit wahnsinnig viel Leidenschaft und Begeisterung auch in alles rangeht. Ja. Und dieses klassische so seinem Herzen folgt einfach. Also er hat das Herz am rechten Fleck. Das kommt nicht immer gut rüber im Zweifelsfall. Das bringt ihn auch mal in die Bredouille. Aber er ist einfach eine grundsympathische Figur, der man auch keinen Arg und nichts Böses unterstellen kann. Auf keinen Fall. So. Aber er ist halt laut und polternd irgendwie. Ja, ne? es ist ja tollpatschig auch noch an vielen Stellen. So. Also, tapsig würde ich sagen. Tapsig, ja, so ein bisschen tapsig. Auch dem Umstand geschuldet, dass er ein Auge auf Kari geworfen hat und tierisch eifersüchtig auf TK ist. Wobei auch nicht wirklich klar wird, auch im Laufe der weiteren Staffeln, jetzt auch nicht unbedingt da was angedeutet wird, ob TK und Kari was am Laufen haben. Also das mm-mm. wird eigentlich eher nicht so. Den würde ich immer eine besondere Freundschaft unterstellen. Ja. Aber auf keinen Fall sowas wie eine Verliebtheit oder Liebesbeziehung oder irgendwie sowas. Es gibt immer mal so Andeutung von einem oder dem anderen, aber dass also dann vielleicht was mehr sein könnte, mhm. das merkt man in Tri dann doch ein bisschen deutlicher, mhm. dass da ein bisschen mehr sein könnte, aber beide streiten es dann doch ein bisschen ab. Vielleicht haben auch beide einfach kein Interesse daran, die Freundschaft dadurch kaputt zu machen. Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht interpretiere ich auch gerade viel zu viel da rein. Aber es ist so ein Ding, wo ich denke, die beiden gehören einfach so als gute Kumpels, die sind einfach schon durch die Hölle gegangen miteinander in der ersten Staffel, so die kriegt man nicht mehr auseinander. Nee. Auf keinen Fall. Nee, also es ist so ein bisschen wie Lieblingsgeschwister oder Lieblingscousins und Cousinen, die sehr eng miteinander sind. So wirken die beiden eher als ein Paar. Was Davis nicht immer blickt. Und was auch nicht blicken kann. Manchmal. Sobald TK auch nur ein Wort mit ihr wechselt, ist sofort, schon wieder, ich muss aber jetzt hier mich auf... Ich muss besser sein als TK in dem, was Kari gerade toll findet an TK. Und es funktioniert halt nicht, weil TK einfach wirklich gut darin ist, TK zu sein. Und Davis nicht so gut darin ist, TK zu sein, sondern besser darin ist, Davis zu sein. Was ihm immer in den Momenten, wo er das wirklich ist und ohne irgendeinen Nebengedanken einfach er selber ist, durchaus Sympathiepunkte bei Kari einträgt. Das führt eben dazu, dass... TKs Patamon dann eben irgendwann auch sein Champion-Level digitiert, eben zu Angemon wird. Und Davis das dann für Wemon auch möchte. Mhm. Und dann unterwegs ist und Wemon immer wieder in Gefahr bringt. Immer wieder eine neue Prüfung, also Numemon losschickt, die angreifen lässt. Weiß ich nicht, irgendwelche Steine fallen auf ihn drauf und die müssen davor wegrennen oder er schmeißt sich ins Wasser und Wemon soll ihn retten und dadurch dann digitieren. Und ist auch immer witzig, wenn die sich überlegen, wie die dann aussehen könnten. Und 1000 Flügel und er möchte auch ein Engel werden und dann bin ich jetzt Angewemon oder irgendwie sowas. Und dann stoßen sie auf ein Tortumon, was gerade am Bach steht und da reinpisst, also wirklich am Püschern da steht. Und sauer ist und den einfach hinterherläuft. Und dachte, genau, weil sie ihn halt beobachtet haben. Ja, eben. Unabsichtlich. Also Davis hat da schon Verständnis für, so, ja, wir haben ihn halt dabei zugeguckt beim Pinkeln und das hat er natürlich, da hat er keinen Bock drauf, jetzt ist er voll sauer. Und aus der Situation digitiert dann Wemon tatsächlich auf sein Champion-Level, auf Ex-Wemon, genau. Und also das ist meiner Meinung nach, also zusammen mit aus den ersten beiden Staffeln, die beste Folge der ganzen Serie. Ja. Weil es ein Stück weit alles mitbringt, was die Serie ausmacht. Die ist mega witzig, super überdreht, knallbunt, hat coole Digimon, eine coole Digitation und es präsentiert eben auch Davis und den Hauptcharakter dieser Folge zumindest auf eine ganz neue Art, weil er lernt da eben auch was oder Ex-Wemon, Wemon und Davis gemeinsam lernen eben was, dass man sich in Gefahr bringt, man möglicherweise darin umkommt und einfach der beste Satz, der da fällt, ist irgendwie, sag mal, könntest du dir bitte die Hände waschen, bevor du uns angreifst? Yeah. Das ist irgendwie unhygienisch. Genau, genau. Also es ist quasi, sie stehen echt an so einer Klippe und Tortumon ist drauf und dran, die platt zu machen und Davis und Wemon knien schon vor ihm, um sich zu entschuldigen und sagen, es tut uns alles ganz leid, du hast ja völlig recht, uns anzugreifen, das war total unnötig, aber kannst du noch einen Gefallen tun, wasch dir die Pfoten. Und es ist zum Schreien großartig, weil am Ende der Folge püschert er halt wieder in den Bach und wäscht sich dann ganz demonstrativ die Hände. Es ist so großartig. Es ist so fucking großartig. Es ist einfach nur schön. Und es ist echt so, Davis, wie er lebt und lebt. Ja. Es zeigt auch, was für ein witziges und cooles Team Wemon und Davis sind. Wobei ich sagen muss, Wemon ist so ein bisschen so Agumon 2, wobei Wemon noch ein bisschen eloquenter ist. Also Agumon selber, der hat seine hellen Momente, definitiv. Auch in der zweiten Staffel hat er seine hellen Momente. Aber wenn der gerade in seinem alles ist gut und alles ist witzig Modus ist, dann ist der wie so ein Achtjähriger. Ja. Und bei Wemon, der ist ein bisschen erwachsener, so vom ganzen Typ her, auch wie er redet. Tritt auch Davis oft mal in den Arsch, moralisch. Also da, wo Agumon nur anfeuert und erinnert, ist Wemon durchaus ein bisschen ein bisschen mehr bei der Sache, würde ich sagen. Ja, wobei das würde ich allen drei neuen Digimon unterstellen, dass die einen Ticken erwachsener sind als die Digimon der ersten Staffel. Auch Hawkman, der hat ja eh schon so eine relativ tiefe Stimme als Hawkman, eine sehr erwachsen klingende Stimme. Und lässt auch immer so den weisen, klugen alten Vogel raushängen. Und Armadillomon ist ein unheimlich freundliches und liebenswertes und unterstützendes Digimon, aber es ist auch nicht verspielt oder irgendwas in dem Sinne. Genau. Sondern die sind alle sehr, sehr reif im Vergleich vor allem zu den Kindern, aber auch im Vergleich zu den Digimon der ersten Staffel. Richtig. Ja, und zusammen mit Ken, vielleicht, ja, vielleicht räumen wir den Digimon-Knecht gleich auch aus dem Weg. Ja, yeah, lass uns den aus dem Weg. Es ist so, er nervt halt. Also die erste Hälfte der Serie nervt er halt wirklich, weil er so ein unbelehrbarer, so ein Stehaufmännchen ist. Also immer, wenn die Digi-Ritter kommen und ihn besiegen, steht er wieder auf und greift von vorne an, holt das nächste Digimon, holt sich Greymon irgendwann, lässt ihn auch zum Metall-Greymon digitieren, hat ihn aber nicht unter Kontrolle. Skull-Greymon ist auch nochmal wieder da. Ja. Also diese böse Digitation von Greymon, das haben wir letztes Mal gar nicht angesprochen, dass die Digitation eben auch schief gehen können, wenn man es zu sehr möchte. Und Skull-Greymon kommt eben auch wieder zurück. Und das sind so, also er ist sehr verbissen und sehr, sehr, er ist nicht mal boshaft dabei, sondern einfach nur störend und anstrengend. Und also es gibt irgendwann so diese Folge, wo TK dann gegen den Digimon-Knecht antritt und TK ihn wirklich verhaut. Also das ist, wo man denkt, also Ken kriegt dann von TK eins aufs Maul und man denkt nur, ey, Gott sei Dank. Ja, also, das Gott wollte ich die ganze Zeit auch machen, verdammt. Ja, also so. Das war mal nötig, so, das hat er mal gebraucht. Und fliegt eben in seinem Steinklotz durch die Gegend und schädigt, quält Digimon, macht Experimente mit denen und sein kleines Wormon sitzt im Hintergrund und sagt, hey, ich bin dein Digimon-Partner. Kümmere dich doch mal um mich und mach mal was mit mir und wegen meiner macht sie Experimente mit mir, aber lass die Digimon in Ruhe, kümmere dich um mich, ich bin doch auch noch da und Ken peitscht ihn aus und tritt ihn durch die Gegend und man denkt einfach nur, du doofes Arschloch. Ja. Das ist also, es gibt Helden oder und es gibt Schurken und es gibt Helden, die man nicht leiden kann, so Anti-Helden, aber es gibt auch Schurken, mit denen man Sympathien empfindet und Ken ist in keiner Art und Weise, zumindest bis man seinen Hintergrund entfernt, ein Stück weit A, nicht nachzuvollziehen und auch danach fällt das ein bisschen schwer. Und B, aber auch kein Deut sympathisch. Nee, gar nicht. Also er baut ja dann auch als Digi-Knecht noch dieses Chimeramon. Genau. Was dann so eines der größeren Endgegner-Viecher ist für die neuen Digi-Ritter. Und sagt dann halt auch gegenüber Wormon so von wegen, ich habe nur einen Digimon-Partner und das ist Chimeramon. So. Also er will Wormon eigentlich nicht haben. Wormon ist ihm zu klein und zu piefig. So. Und Chimeramon bleibt halt auch komplett ohne Charakter. Mhm. Also das ist halt einfach wirklich nur ein zusammengebasteltes, mit einem Prittkleber und ein bisschen Ducktape und Spucke zusammengehaltenes Digimon aus verschiedenen Teilen von Digimon auch. Und der hat keine Stimme, der redet nicht, der hat keine Motive. Also nichts von dem, was der Digimon-Kaiser macht. Und selbst als man hinterher erfährt, auch ganz am Ende der Story überhaupt, und das ist, glaube ich, auch das Problem, dass es so weit am Ende passiert. Man hat einfach überhaupt keine, also so ging es mir zumindest, kein Grund mit dem Digimon-Knecht, Ken, die erste Hälfte der Serie, mit dem in irgendeiner Art und Weise mitzuleiden. Und später tut er sich einfach nur noch leid. Und das kann ich so, ich kann einfach Figuren nicht haben, die sich selber leid tun. Ja. Das tut mir dann leid. Ne? Ja, nee, das ist tatsächlich. Also die Idee war, glaube ich, eine ganz gute, sprich einen Schurken zu schaffen, der eigentlich gar kein Schurke ist, sondern ein bisschen ferngesteuert und auf die eine oder andere Art dazu gemacht wird. So. Und es war auch dann meiner Meinung nach so der Versuch, ein bisschen mehr Charakterentwicklung in eine Figur reinzuschreiben. Also der Digimon Kaiser, wie er sich selber nennt, oder Digimon Knecht, ist ja eben ja eine Schöpfung von Oikawa, der diese Saat der Finsternis in die Kinder eingesetzt hat. Und Ken war so der Prototyp dafür, diese Proto-Saat der Finsternis. Und auch wofür das gemacht worden ist, ist eigentlich vollkommen egal, weil auch erst soll es Arokinimon gewesen sein, die ihn losgeschickt hat. Dann kommt eben Oikawa dazu, dann ist der das. Oikawa wurde wieder von irgendwem geschickt. Man weiß gar nicht, mit wem man jetzt Mitleid haben soll, weil der nächste Trottel um die Ecke kommt und sagt, ich bin der Bösewicht. Also das ist so ein bisschen so, ja, wen soll ich denn jetzt doof finden? Wer ist jetzt zu bemitleiden? Mhm. Und weil in die gleiche Position, in die Ken gekommen ist, ich war mal der Schurke und jetzt tut's mir leid, kommt ja auch Oikawa irgendwann. Ja. So, wo man merkt, okay, das ist einfach eine gebrochene Figur. Mhm. Da kommen wir dann, ich glaube, bei Cody ist es sinnvoll, über den Punkt zu reden. Und Cody würde ich mir dann auch als letztes aufsparen. Ja. Also nach TK, Kari und Yoli, dann haben wir den Cody-Block und dann passt auch schon ganz gut. Aber der tut einem mit dem Blödsinn, den er vorher gemacht hat, halt auch nicht mehr. Da denkt man nur noch, ja komm, halt die Klappe genauso. Schon das ein ist bisschen, so, was für ein Problem das Digimon-Universum mit seinen Schurken hat, irritiert mich halt. Ja. Also das wird halt auch nicht besser. In Tamers hast du irgendwann Impmon und der nervt auch. Ja, Impmon war furchtbar. ja, also ich habe bei Ken so ein bisschen das Problem, dass der halt auch so das volle schlimme Schicksal aufgedrückt bekommen hat, quasi dann als Hintergrund. Also dass er das vernachlässigte jüngere Kind war, weil der ältere Bruder irgendwie so ganz toll war und die Eltern ihn immer gelobt haben und der war so klug und toll und in allem super und Ken wurde dabei ein bisschen übersehen und auch der Bruder war dann wohl nicht mehr so super sympathisch, sondern ein bisschen arrogant geworden, hat ihn halt auch übersehen an vielen Stellen. Und dann hat er sich irgendwann gewünscht, dass sein Bruder nicht da wäre, damit er selber auch ein bisschen Beachtung bekommt und der Bruder ist überfahren worden oder irgendwie hat einen Unfall gehabt und ist gestorben. So. Und den beiden ist halt ein Digi-Weiß in die Hand gefallen. Mhm. Und wenn man so ein bisschen zurückrechnet, war Ken ungefähr zur gleichen Zeit in der Digi-Welt wie die erste Truppe aus der ersten Staffel. Und ist halt aber eben alleine in der Digi-Welt unterwegs gewesen, zusammen mit Wormon. Und hat sich aber immer gewünscht, das mit Sammy, seinem Bruder, eben auch zu teilen. Und das wird dann so ein bisschen aufgedrückt, auch das ganze Outfit mit der Brille und den wuscheligen Haaren, das ist auch an Sammy angelehnt, ein Stück weit. Also er hat immer versucht, seinem großen, intelligenten Bruder nachzueifern. Und plötzlich ist er dann intelligent und sportlich geworden. Mhm. So, das stellen die Eltern dann fest, er ist besser in der Schule, seitdem Sammy tot ist. Und ja, ist auch ganz gut. Und dann kommt er auch ins Fernsehen und alles und wird dann aber irgendwann zu diesem Arschloch-Kaiser. Mhm. Und wo man denkt, so, ja, jetzt bist du wieder ein Bruder, was hast du davon, ein Stück weit, ne? Ja. Weiß ich nicht, finde ich schwierig, auch diese 2-3 Folgen, die es dann am Ende, nachdem dieser Endkampf gegen den Digimon-Knecht dann eben auch gewonnen ist, ich glaube, Wemon muss dann nochmal die dritte Armor-Digitation mit dem goldenen Digi-Armor-Ei durchgehen, um dann Chimeramon auch final zu besiegen, glaube ich. Und damit haben sie dann eben auch die Festung des Digimon-Kaisers dann auch zerstört und Ken liegt dann gebrochen in der Wüste und es ist alles so scheiße und alle sind böse zu mir und bla bla bla. So. Ja, es ist auch, es macht für mich auch keinen Unterschied, dass es nicht seine eigenen Motive sind, sondern dass es ihm eingepflanzt worden ist. Eben weil die Aufklärung des Ganzen einfach zu weit hinten. Vielleicht das müssen wir aufklären, wenn wir bei Cody sind. Ansonsten hilft es nicht. Nee, also das ist tatsächlich zu lang gestrickt, das Ganze. Das ist nicht besonders toll. Und was ich im Gegenzug aber sehr schön finde, dann, nachdem Ken nicht mehr der Digi-Knecht ist, ist die Art und Weise, wie Davis auf ihn reagiert. Weil Davis in der Gruppe so ein bisschen den besten Freund vermisst. Also Cody ist so ein bisschen unnahbar. Cody ist auch einen kleinen Tacken jünger als die anderen. Ist noch ein ganzes, ist ein Stückchen jünger als die anderen. Und TK kommt als Freund für Davis in dem Sinne nicht in Frage, als er halt als Konkurrenz bei der Aufmerksamkeit von Kari gesehen wird. Genau. Und er sagt irgendwann zum Ende der zweiten Staffel, als er erklärt, warum er unbedingt nochmal in die Ecke muss, wo eigentlich gerade Gefahr ist in der realen Welt, weil Ken da ist, dass sein bester Freund das ist. Und man denkt so, du hast ihn ewig bekämpft und so, aber für Davis ist es nachvollziehbar, dass Ken sein bester Freund ist, weil es der einzige in der Gruppe ist, der dafür taugt. Tatsächlich. Also weil Cody ist zu schwierig, zu ruhig, zu still, zu unnahbar. Und naja, TK fällt halt raus und er muss sich quasi auf Ken stürzen. Was Ken auch überfordert an einer bestimmten Stelle. Also wobei es auch ein Stück weit vielleicht konstruiert ist. Also man hat Davis ja die beiden Wappen von Matt und Ty gegeben, eben Mut und Freundschaft, was auch seine Charakterzüge sind. Also so ist er auch eben dargestellt. Und natürlich steht er mit diesem Freundschaftsding dann eben auch dazu, Ken in die Gruppe mit reinzuholen. Mhm. Besonders, weil es ist auch gar nicht so, dass der irgendwie ab Tag 1 nach Digimon Kaiser sofort in der Gruppe ist, sondern die arbeiten halt parallel daran, Digimon-Welt wieder aufzubauen, mit dem Schaden oder den Schaden zu reparieren, den der Digimon Kaiser verursacht hat. Mhm. Und Ken ist im Grunde genommen mit seinem Digimon, also Wormon digitiert dann relativ zügig zu Stingmon aus seinem Champion-Level-Digimon. Mhm. So ein bisschen die schwarze Türme auszuradieren im Parallel dazu. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die eine Folge, wo das klar wird, wo dann auch Armadillomon das erste Mal zu Ankylomon digitiert. Ja. Da steht halt erst noch ein schwarzer Turm rum und keiner kann digitieren, also auch nicht die alten Digi-Ritter können noch digitieren. Und plötzlich geht das eben. Also Cody ist mit Amadillomon unterirdisch und die sehen gar nicht, was außerhalb vorgeht. Und plötzlich kann er eben auf Champion-Level digitieren, obwohl der schwarze Turm eine Sekunde vorher noch gestanden. Mhm. Und plötzlich ist er eben weg. Mhm. Und das sind eben Ken und Stingmon, die geplagt von Kens schlechtem Gewissen eben anfangen, die Digi-Welt aufzuräumen und von den schwarzen Türmen zu befreien, von denen es aber noch zigtausende gibt. Mhm. Ja, und auch die Viecher, die von Arokinimon geschaffen werden, aus den schwarzen Turmen eben relativ gnadenlos zu zerstören, genau. Was die neuen Digi-Ritter tatsächlich erstmal irritiert, wie gnadenlos Stingmon die einfach kaputt macht, weil die noch nicht kapiert haben, dass das eben diese schwarzen Türme sind, die verwandelt wurden und keine echten Digimon. Weil das auch so ein bisschen so ein Lippenbekenntnis ist, aber da kommen wir später vielleicht nochmal ja, zu. Aber es ist so ein bisschen dieses, das verzögert quasi die Aufnahme von Ken in die Gruppe nochmal, genau. Dass vor allem Yoli denkt, so wie kann der einfach Digimon töten? Bis eben rauskommt, okay, das sind gar keine Digimon, sondern das sind schwarze Türme, die nur so aussehen wie Digimon und von Arokinimon kontrolliert und losgeschickt werden quasi. TK und der TK zumindest hat nicht besonders viel an, ist halt älter, er ist ein bisschen reifer, steht nicht mehr so im Schatten seines großen Bruders, weil der auch gar nicht mehr Teil des Teams ist. Ich glaube, bei TK passt zu der Begriff Stille Wasser sind tief ganz gut. Ja. Eben, weil er halt meistens so ein bisschen so der zurückhaltende Typ bleibt, aber in den richtigen Momenten halt kämpft. Und auch so der Bund zwischen ihm und Patamon ist weiterhin sehr stark. Mhm. Ich glaube, dass Angemon auch gelegentlich nochmals aufs Ultra-Level digitiert, nicht mehr so häufig, wie es in der ersten Staffel noch der Fall war. Da war er doch dann im Verhältnis gerade in den letzten 10, 15 Folgen fast andauernd auf dem Ultra-Level, weil man dieses Tor halt brauchte, um da böse Digimon durchzuschicken. Das hat man sich in der zweiten Staffel ein bisschen gespart, eben weil man auch Zugriff auf diese Armor-Digitation und dann eben diese kombinierten DNA-Digitationen hatte. Deswegen hat man sich die eigentliche Ultra-Stufe so ein kleines bisschen gespart, aber in den richtigen Momenten klappt auch das ganz gut. Mhm. Weil was irgendwann dazukommt, ist eben, dass ich glaube, das können wir hier mit reinwerfen, Arokinimon eben hingeht und ich glaube 100 oder 1000? 100 waren es, glaube ich. 100 schwarze Türme eben umwandelt in einen Mega-Level-Digimon, nämlich zu Black Wargreymon. Ja. Und boah, nervt der. Ich weiß noch, wie du sagtest, sagt ja gar nichts. Ja. Ne, weil der ersten paar Szenen einfach nur Rumpflug angegriffen hat und dann schon wieder weg war. Mhm. Und das erste, was ich gesagt habe, war, na, du wirst dir wünschen, der hält die Fresse. Oh ja, und das habe ich getan. Auch wie ich mir das gewünscht habe. Also die Figur hat man so viel Tragik hineinprojiziert. Also das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, ey, das ist jetzt bitte nicht euer Ernst. Weiß, dass halt schwarzer Turm, eine Ansammlung schwarzer Türme ist und ist der Meinung, er wäre nicht am Leben. Also er ist einer der wenigen Schwarzturm-Digimons, die wirklich reden und auch eine Persönlichkeit haben. Und die hat Black Wargreymon durchaus. Aber das ist eine Heulbacke. Das ist eine olle, melancholische Heulbacke. Der hat keinen Schneid im Körper. Der hat keinen Funken Ehre. Der hat keine Motivation, außer Buaha, alle sind gemein und böse zu mir. Das ist der Digimon-Knecht hochziehen. Ja. Also, wenn mal irgendwer im Deutschunterricht irgend sowas wie die Leiden des jungen Werther oder so analysieren soll und es nicht lesen will, guckt euch die Episoden mit Black Wargreymon an. Das ist ungefähr das gleiche Lamento. Also das ist wirklich so dieses Rumjammern. Ich habe eine Seele und warum habe ich denn eine Seele? Das muss ich so schrecklich leiden und ich will nicht mehr leiden und jetzt helft mir doch mal und ich mache hier alles kaputt. Ich beschütze erst diese Blume und dann trete ich selber drauf, um sie kaputt zu machen. Und ich verstehe mich selber nicht und es ist alles ganz furchtbar. Und dann fängt er irgendwann an, diese vier heiligen Digimon-Steine oder Digi-Steine, ja. Lichtsteine, Schutzsteine der Digi-Welt kaputt zu machen, ohne jegliche Motivation. Mhm. Es ist nicht mal so, also Arokinimon sagt das irgendwann, ich muss es ihm nicht mal sagen, er macht's von selber. Mhm. Also es ist halt nur, um irgendwas kaputt zu machen. Ja. Also es ist ein wütendes Kleinkind. Ja. Nichts anderes. Und es ist also am Ende dann auch so dieses theatralische sich opfern, um aber dann doch noch wieder einen Plotpunkt zu schaffen, der unnötig gewesen ist. Mhm. Nämlich das eigentliche Digitor in Tokio zu schließen, damit sie nochmal in dieses Sommercamp müssen, wo sie am Anfang ja schon gewesen sind, weil das ja noch da irgendwie offen ist und so weiter und so fort. Also ich bin der Meinung, dass das Black Wargreymon dieser Serie eher geschadet hat. Es hat vieles rausgezögert unnötig und es hat auch nicht viel. Es hat kaum irgendwo eine Charakterentwicklung hervorgerufen oder irgendwas. Es hat Agumon, es gibt eine Folge, wo Black Wargreymon und Agumon sich unterhalten. Mhm. Und da wird Agumon nochmal in einem anderen Licht gezeigt. Also es ist eher eine Folge für Agumon, der dann doch nicht tiefsinnig, aber mit so einer Herzensklugheit argumentiert, dass man eine Seele hat, um Freunde zu finden und Freundschaften zu schließen und sich umeinander zu kümmern und so. Und versucht Black Walkerman einen Weg zu zeigen, was er mit seiner Seele eigentlich anfangen kann. Weil die beide ja auch die gleichen Digimon sind. Ne? Mhm. Weil Agumon wird zu Wargreymon. So, die verbindet schon was. Es ist aber irgendwo so der Punkt, wann immer die beiden miteinander reden, und es gibt ganz häufig so den Moment, wo Black Wargreymon angreift und Agumon steht im Hintergrund und versucht ihn davon abzuhalten, irgendwas zu tun. Und er hört schon gar nicht mehr zu, ist einfach nur wütend, greift an. Und das ist so ein, was vielleicht versucht worden ist, ich weiß nicht, ob das, so habe ich es ein bisschen interpretiert, so einen Charakter wie Vegeta einzufügen, der am Anfang ein Schurke gewesen ist, oder auch Piccolo bei Dragon Ball jeweils, die anfangs Schurken gewesen sind, aber irgendwann Teil der Gruppe geworden sind. Mhm. Aber Vegeta war immer noch so ein, stand immer noch so zum einen Bein beim Bösen. Mhm. War so ein Anti-Held. Hat immer noch seine eigene Agenda gehabt, immer noch so ein bisschen so, ja, ich mach den alleine platt, weil ich bin der Geilste und ich bin eigentlich der Super Saiyan. Und Piccolo Piccolo war hinterher komplett geläutert, der gehörte zum Team. Und die Methoden waren vielleicht nicht mal ganz astrein. Das wurde vielleicht versucht, so einen Charakter zu haben, der ambivalent ist. Aber Black Wargreymon ist nicht ambivalent, der ist aber nur scheiße. Nervt halt einfach nur. Und das ärgert mich so ein bisschen. Man macht da so viel Potenzial für eine echte Story kaputt, indem man halt einen eindimensionalen, tragischen Charakter damit hineinbringt. Also da, wo Ken nichts mehr an Tragik mitbringt, oder Melodramatik ist es, glaube ich, das richtige Wort, muss man dann eben Black Wargreymon da reinhauen. Und ich unterstelle auch, dass man eben auch diesen Plotpunkt mit diesen vier Schutz-Digimon, diese vier heiligen Digimon, dass man das so ein bisschen da reindrücken wollte, um noch mehr Digimon, noch ein bisschen mehr Mythos, ein bisschen mehr geheimnisvolles Zeug damit reinzubringen. Mhm. Es gibt nämlich irgendwie so vier heilige Digimon, so einen Hund, eine Schildkröte, einen Drachen und was war das letzte noch? Genau. Eine Schlange, ich weiß es auch nicht mehr. Und die sieht man eigentlich gar nicht richtig, sondern man sieht nur den Drachen Phönix, hinterher. Phönix war es noch. Eine Phönix, genau. Dachte der Phönixmon, genau. Man sieht am Ende halt nur diesen Drachen, Asulongmon. Übrigens kongenial gesprochen von Helmut Kraus. Schöne Rolle. Aber nur Asulongmon bleibt am Ende übrig, um denen noch mal wieder ein bisschen mehr Power zu geben. Also noch mal ein Plotpunkt. Ja, ich habe euch jetzt, die Digi-Welt ist eigentlich im Abgrund, weil ich glaube, könnt ihr hinterher nicht sogar, wie viele Steine sind? Acht oder wie viele Steine sind? Sieben Steine sind es, glaube ich, und sie haben, glaube ich, alle zerstört. Genau. Und trotzdem haben sie halt die Kraft von Asulongmon noch. Das ist so das Letzte, was er noch mitnimmt, bevor er dann von dannen zieht. Mhm. Wo ich denke, so. Es ist auch irgendwie. So rein gequetscht alles so. Es gibt auch eine Folge vorher, wo Joli erfährt, dass Tokio an der Stelle erbaut wurde, wo es im Norden, Süden, Osten und Westen jeweils so einen Schutzgeist gab. Das ist die Entsprechung dessen, was in der Digi-Welt passiert ist, mit diesen vier Schutz-Digimon sozusagen. Und das wird dann da gleich nochmal erklärt. Also erst wird es Joli in einer Folge erklärt und in der nächsten Folge erklärt es Joli nochmal allen. Und ich denke mir so, also als Zuschauerin, ich habe schon beim ersten Mal verstanden, vielen Dank. Es ist auch nicht so hundertprozentig, kommt nicht raus, was diese heiligen Steine mit diesen vier Schutz-Digimon zu tun haben. Die kommt, glaube ich, in Tamers nochmal vor. Also Asulongmon, ja. Asulongmon kommt, glaube ich, mindestens in Tamers nochmal vor. Da gibt es auch noch mehr göttliche Digimon in Tamers. Aber es ist jedenfalls so ein bisschen. Oder in der vierten, ich weiß es gerade gar nicht, ist auch vollkommen egal. Ja, es ist so ein bisschen sehr, sehr viel da reingequetscht, was nicht so richtig Sinn ergibt im ersten Moment. Zumindest, wenn man nur die ersten beiden Staffeln kennt, in Tree versuchen sie es nochmal ein bisschen aufzufangen. Dann. Ja, lass uns mal nicht vorgreifen. Nee. Kari bekommt einen sehr seltsamen Arc, finde ich. Und auch so ein bisschen da wird so eine Zwischenwelt erklärt, das Meer der Finsternis, was nicht wirklich die Digi-Welt ist, aber irgendwie auch nicht die Menschenwelt, und das ist eben so eine Zwischenwelt. Da steht so ein Cthulhu im Meer. Cthulhumon. Ja. Es ist eigentlich Dagomon, hier im Deutschen fälschlicherweise als Dragomon bezeichnet. Dago ist selber wohl ein Name, der aus dem Cthulhu-Mythos entlehnt ist. Man sieht ihn auch nur im Schatten, und ich glaube, dass Uekawa den Namen auch nochmal irgendwann erwähnt. Aber der sieht halt wirklich aus wie so ein riesiges Cthulhu. Also wirklich mit den Tentakeln im Gesicht und Flügeln und ein großer, runder Kopf. Also wie man eben klassisch Cthulhu sich eben vorstellt. Ist aber eben auch ein Digimon. Es ist eine sehr seltsame Zwischenwelt, in die Kari immer wieder hineingezogen und reingerufen wird. Mhm. Und es wird zumindest aktuell, so wie es, also so auf dem Stand, auf dem wir sind, noch nicht so wirklich klar, was diese Welt eigentlich ist. Mhm. Tri wird's auch versucht aufzuarbeiten, aber bisher, also wir sind aktuell Stand Januar 2018. Wir haben die ersten 5 Teile von Tri, reden wir auch gleich auch noch drüber, gesehen aktuell. Es ist noch nicht so ganz raus, dass diese Welt der Finsternis ist. Wir vermuten, dass das im letzten Teil, im 6. Teil von Tri dann aufgeklärt wird. Wir hoffen es auf jeden Fall. Also die sind auf jeden Fall, wir kommen da gleich zu, ich will gar nicht so vorwegnehmen, die sind sehr gut damit, einzelne Plotpunkte nochmal zu Ende zu erzählen, von daher. Das stimmt. Ja, also Kari ist ja so ein bisschen eine seltsame Figur. Klar, mehr der Finsternis und Kari als Trägerin des Wappen des Lichts. Dass eine gewisse Nähe da ist, ist schon irgendwie nachvollziehbar. Was genau das ist, warum die Dunkelheit ausgerechnet nach ihr ruft, weiß ich nicht. Es wird nicht so ganz klar. Sie wird da auch ohne Gatomon hingerufen. Gatomon kommt dann erst zusammen mit TK und Patamon hin. Das ist so ein bisschen TKs Aufgabe, habe ich auch den Eindruck, in dieser zweiten Staffel. So die Rückendeckung für Kari zu sein an manchen Stellen. Also ist halt auch ärgerlich, bisschen Motivator, ne? Bisschen Rückendeckung, bisschen Mutgeber so. Aber halt wirklich immer so die zweite Geige neben Kari von den alten Digi-Rittern. Ich fand's halt so in der ersten Staffel fand ich, war Kari einfach das kleine Mädchen. Die war ja weitaus jünger als die allermeisten anderen Digi-Ritter. Und hier darf sie auch nicht selbstständig handeln. Also TK muss sie am Schopf rausholen. Und das finde ich halt auch ein bisschen ärgerlich. Also ihr wird also komplett die Selbstständigkeit genommen in diesen Situationen. Was ich echt ärgerlich finde, sie hat auch so gut wie keine Charakterentwicklung sozusagen. Also sie überlebt halt andauernd diese Attacken in der schwarzen Welt und wird immer wieder so ein bisschen zurückgezogen und fühlt das auch. Und wenn das mal wieder irgendwie, also leidet auch stark darunter, aber ihr wird in der Sekunde, also das ist auch meine Kritik so ein bisschen an der Serie, obwohl man da zwei sehr erfahrene Digi-Ritter hat, das wird einfach nicht instrumentalisiert. Also die müssen im Grunde genommen alles nochmal mitlernen. Ja, genau. Mhm. Also auch denen wird die Erfahrung nicht zugeschrieben. Ja. Was diese Welt der Finsternis da noch macht, es gibt eine Folge, wo Kari kennt, der damals, der auch schon früher mal am Meer der Finsternis war, wo sich sein Digi-Weiß verwandelt hat, was wohl Anlass dafür war, dass sich die anderen Digi-Weißes auch verwandelt haben, von den klassischen zu den neuen. Die beiden rutschen zusammen mit Yoli auch nochmal in diese Welt der Finsternis, wo Davis dann auf der Suche nach ihnen auch irgendwann komplett durch sie durchläuft und so. Also es ist wie so Phasen verschoben, so ein bisschen. Ja, ja. Und in dieser Welt der Finsternis kommt es dann aber eben dazu, dass Kari und Yoli sich so weit einander annähern, dass ihre Digimon diese DNA-Digitation schaffen. Und das ist so ziemlich ein bisschen das Einzige, wofür mir das in der zweiten Staffel sinnvoll schien, dieses Meer der Finsternis, eine Bedrohung für Kari, aus der sie nur rauskommt, wenn sie sich mit Yoli zusammentut, wenn die beiden sich anfreunden und einander öffnen und so als Hürde, die überwunden werden muss, um die DNA-Digitation zu schaffen. Aber sie ist nicht besonders fürsorglich, das war also ihr Charakter-Trait in der ersten Staffel, dass sie eigentlich andere an erste Stelle stellt und sich selber so ein bisschen zurücknimmt. Deswegen geht sie ja auch mit Tai zum Fußballspiel, obwohl sie noch krank ist. Genau. Das nicht sagt. Und das fällt halt auch so ein Stück unter den Tisch, weil sie hier eigentlich eher so immer wieder das Sorgenkind ist oder bleibt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, obwohl sie nicht die Jüngste ist, da würde ich schon sagen, Cody ist noch, ich weiß nicht, ob er nicht genauso alt ist, aber er ist halt deutlich kleiner als die anderen. Und ich würde sagen, dadurch ist er auch ein bisschen jünger, zumindest wird man sonst nicht so darstellen. Trotzdem ist sie so ein bisschen das Nesthäkchen der Gruppe. Also selbst Cody hat gerade Cody hat die stärkste Charakterentwicklung, glaube ich, und den stärksten Hintergrund aller Figuren ein Stück weit. Genau. Aber bevor wir zu Cody kommen, kommen wir noch zu Yoli. Yoli ist die Größte. Yoli ist cool. Yoli ist die Allergrößte. Ich fand sie beim ersten Gucken, das weiß ich noch, als ich Teenagerin war, ich fand sie total nervig und anstrengend. Vor allem auch deshalb, weil sie ständig sich in jeden gut aussehenden Jungen verliebt, der über den Weg läuft. Und auch nur deshalb, weil er gut aussieht. Es gibt auch diese Folge, wo sie das auch sagt. Da kriegt sie ihr Wappen der Aufrichtigkeit dann als zweites Wappen. Also ich bin halt so, ich bin auch mal oberflächlich und so. Aber das ist für mich einfach wichtig und ich bin so und ich stehe dazu. Ja. Und das ist ein bisschen schade, dass sie an den Stellen so überzeichnet wird, weil sie ganz vieles kann. Sie ist wahnsinnig gut mit Computern. Sie ist diejenige, die ganz viel mit diesem Digitor auch entwickelt, zusammen mit Easy, der die neue Gruppe unterstützt auch. Sie hat diesen genialen Auftritt, als sie dieses Musikprogramm benutzt, um die Flötentöne da zu unterbrechen. Arokenimon, die sind in diesem Gigahaus, ein unheimlich riesiges Haus, 30 Mal größer als ein normales Haus. Klammer auf, wir wundern uns immer noch über die Statik, aber das ist eine Frage für einen Architekten. Mhm. Wenn ihr ein Architekt seid, Architektin seid, kontaktiert uns mal bitte und wir haben dann vielleicht noch mal eine Frage an euch, dieses Megahaus betreffend. Wir können die Frage eigentlich stellen, oder? Ja. Wenn man aus den gleichen Materialien ein Haus bauen würde, aber 30 Mal im Maßstab, würde die Statik exakt so funktionieren? Ich vermute nicht. Ich glaube auch, dass das nicht so klappt, weil die Stützen und alles irgendwie anders funktionieren müssten, weil das Gewicht dafür ist. Sternchenanmerkung, es ist ja auch die Digi-Welt, es ist eine erfundene Welt. Deswegen möchte ich da gar nicht so viel Gedanken dran stecken, aber das war so mein Moment, wo ich dachte, okay, das Ding ist 30 Mal so größer, wenn man das im gleichen Maßstab mit den gleichen Maßen baut, müsste es eigentlich einstürzen. Ja, sollte es eigentlich, genau. Ne, weil so ein normaler Dachstuhl jetzt in dem gleichen Maßstab gebaut, müsste eigentlich größer sein, weil ich glaube, dass die Gewichtsverteilung nach meiner Logik exponentiell ist und nicht proportional. Ja. Aber das müsste man vielleicht mal einen Architekten fragen, Architektin fragen. Wenn ihr euch da auskennt, schreibt mal in die Kommentare, ob man das so machen kann oder nicht. Wie gesagt, gleicher Maßstab, gleiches Material, Balken genauso groß. Wir nehmen einfach mal an, dass es Bretter in der Größe und Balken in der Größe gibt. Ja. So. Mammutbauen ist ja auch fester als normaler Baum. Also gleiches Material, gleiche Größe. Genau. Ja. Maßstab, genau. Wäre vielleicht mal ganz hübsch. Ja. Und also Arokenimon ist da eben und manipuliert alle Käfer-Digimon, was eben auch dazu führt, dass Stingmon und Digmon mit manipuliert werden, weil Armadillomon wird zu Digmon, ist dann ein Käfer und Stingmon von Haus aus ein Käfer und die greifen dann eben die Truppe an und da steht eben auch ein riesiger Computer und Yoli hängt sich an die Maus oder irgendwann woran hängt sie sich? Ein Kabel auf jeden Fall, USB-Kabel oder irgendwas. Kabel, genau. Hängt am Bildschirm und weist Kari an, wohin sie diese riesige Maus, wo sie klicken muss. Hat er so ein Soundprogramm. Und die spielen also Arokenimon ihre Melodie rückwärts vor. Mhm. Und das ist eben Yolis Verdienst. Die kennt sich damit aus und das kommt nicht aus dem Nichts, sondern das ist, sie ist halt sehr erfindungsreich und hat immer noch eine Idee. Und so machen wir das. Und sie ist zwar sehr laut und auch ein bisschen schrill, aber ich glaube, ich hatte sie gerade jetzt beim zweiten Mal nochmal so richtig lieb gewonnen. Also das war so eine richtig tolle Figur. Also beim zweiten Mal ist sie mir wesentlich sympathischer gewesen als beim ersten Mal. Trotz des Schrillen, das sie hat. Das ist natürlich auch so ein Charakterzug, den sie so ein bisschen von Mimi übernommen hat, sozusagen. Auch ich trinke mal ein bisschen Malzbier. Mach mal. Du hast gar nichts rausgetrunken. Du hast mir das überreicht und hast noch gar nichts getrunken, mein Schatz. Eigentlich ist es nämlich ihr Malzbier. Ich habe Malz schon getrunken. Nein, das sind doch alles bürgerliche Kategorien. Malzbier, Schmalzbier. Genau. Vitamalz, Karamalz, ist doch alles Rodeomalz. Genau. Auf jeden Fall ist mir aber wesentlich sympathischer geworden und auch insgesamt ein Ticken sympathischer als Mimi an vielen Stellen. Weil sie eben zu dem Schrillen, das sie mitbringt, eben auch wahnsinnig viel Wissen und Klugheit und Erfindungsreichtum mitbringt, was sich auch wunderschön in diesen Auslandsfolgen zeigt, die am Ende kommen. Großartig, weil sie mit Kari zusammen in Russland ist. Genau. Und natürlich sprechen weder Kari noch Yoli Russisch, noch sprechen die russischen Digi-Ritter Japanisch. Genau. So, wie sollen die sich jetzt auf einen gemeinsamen Kampfplan verständigen? Und da ist Yoli die mit der rettenden Idee und die ist simpel und genial gleichzeitig. Also eine Richtung steht für ein Essen. Genau. Borscht, Piroggen und was war das letzte noch? Das war dann Angriff, das war... Links, rechts, angreifen, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, das genau. Das waren drei Mahlzeiten. Und ich hatte das im Vorfeld schon gesagt, weil diese Länderfolgen sind ein bisschen anstrengend. Man trifft dann so internationale Digi-Ritter und die sind zum Teil sehr, es ist ein bisschen ermüdend. Mhm. Und es ist vor allem auch nicht ganz nachzuvollziehen, warum die nicht mit den Digimon-Partnern unterwegs sind, mit denen sie auch fusionieren können. Mhm. Das wird auch nicht so ganz klar, wahrscheinlich, damit man es nicht zu leicht macht, haben sich so ein bisschen so einen Griff ausgedacht. Mhm. Und Imperialdramon, die Megastufe aus dieser DNA-Digitation aus Stingmon und Exvemon, bringt die dahin, aber Ken und Davis sind in unterschiedlichen Orten. Und das ergibt halt, also die ganze Nummer, diese ganze Sequenz genau. von 5 oder 6 Folgen, die ergibt einfach gar keinen Sinn. Nein. Also jeder hat dann auch sein Digimon dabei. Ja, ne? Also Ken ist in Mexiko mit Wormon und Davis ist irgendwo anders in mit... Amerika, mit Paris, besser in Paris. TK und... Tai? Ich weiß es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr so ganz auf die Reihe, ist unwichtig. Ja. Also das ja, mit einzuleiten. Ja, ja. Aber jedenfalls ist es irgendwie total unlogisch, wie die DNA-Digitation von letzten Endes Wormon und Wemon alle überall hinbringen kann, aber dann die Digimon einzeln jeweils bei ihrem Digipartner in komplett anderen Ländern der Welt sind. Also das ist ein bisschen seltsam geregelt. Ja. Wenn ihr das seid, wenn ihr das wisst oder Architekt seid, meldet euch in den Kommentaren. Genau. Wenn ihr beides wisst, umso besser, dann spart ja. Jemand anderem die Energie. Nee, ja, das ist auch ist nett, weil man so ein paar internationale Figuren kennt. Ich glaube, TKs Großvater ist in Paris unterwegs und der ist mega anstrengend. Ja. Yeah. Es ist furchtbar. Und da gibt's dann eine kleine französische Digi-Ritterin in Mexiko. Das sind, glaube ich, Matt und Ken. Ja. Genau. Und das kleine mexikanische Mädchen findet halt Matt total süß. Und Ken ärgert das so ein bisschen und am Ende findet sie aber Wormon total niedlich und Wormon ist ganz ganz hingerissen. Matt spricht ein bisschen Spanisch offenbar, ne? Nee, Ken spricht Spanisch. Ken also spricht Spanisch, so rum. Die Kleine ist von Ken hingerissen. Genau. Ach, so rum. Genau. Die Kleine ist total verguckt in Ken, findet ihn total toll, auch weil er eben mit ihr in Spanisch sprechen kann. Ist auch eigentlich ziemlich cool, die Kleine, weil die sich mitternacht weggeschlichen hat, um sie zu unterstützen. So, weil die zu einer Zeit in Mexiko sind, wo eigentlich alle schlafen sollten. Spricht man in Mexiko Spanisch oder Portugiesisch? Spanisch. Okay. Portugiesisch ist Brasilien. Ich komme immer durcheinander. Egal. Mexikanisch. Genau. Und die Kleine hängt sich halt immer total an Ken dran und Wormon ist richtig eifersüchtig irgendwie. Und am Ende murmelt sie dann so im Halbschlaf noch irgendwas, was halt mega spät ist. Wo Wormon halt seinen eigenen Namen raushört und sagt, ah, toll, jetzt muss sie auch im Schlaf noch auf mir rumhacken. Und dann übersetzt Ken halt, dass sie Wormon ganz schön cool findet eigentlich und so. Und dann ist er also, wieder versöhnt. Das ist eine von denen, das sind immer so Doppel-Episoden, also immer so eine Hälfte das eine Team, die andere Hälfte der Folge das andere. Und das ist halt zum Teil auch sehr surreal. Also da ist immer ein Genai dabei. Mhm. Also Genai ist halt so ein bisschen so dieser Großvater aus der ersten Staffel, so ein bisschen der Herr der Schildkröten. Mhm. In der ersten Staffel, der immer so ein bisschen so wie der Erklärbär reinkommt. Jetzt habt ihr gerade das gemacht und das gemacht. Oh, die Verbindung bricht ab. Gerade als ich das Wichtige sagen wollte. So, man denkt so, ja, haben wir jetzt auch verstanden, war schon 10-mal. Ja. Genai ist hier aber wieder ein junger Mann. Mhm. Wie er auch in der Rückblende war in der ersten Staffel. Und schlägt aber so seine Klone, seine Kopien eben durch die Welt, die alle biblische Namen haben. Ja, genau. Irgendwie Daniel und Benjamin und hast du nicht gesehen. Ja. Nathan oder sowas. Mhm. Oh, genau. Mhm. Und es ist ein bisschen on your nose ein Stück weit. Ja. Nee, und das ist so ein Ding, das ist auch sehr anstrengend. Und das ist halt immer so das sind ja in Australien am Strand, ich glaube in Melbourne oder in Sydney, ich bin mir gerade nicht sicher. Und das ist halt um die Weihnachtszeit herum, das muss man noch dazu sagen. Und dann kommt dann einfach mal der Weihnachtsmann angesurft und man denkt so, okay, was passiert hier gerade? Mhm. Stellt sich dann eben als einer der Genai-Klone heraus. Ja. Ein paar andere Digimon zu sehen, international ist noch ganz witzig, die digitieren zum Teil auch noch auf die nächste Stufe, aber das ist auch so ein Plotpunkt, den ich echt anstrengend finde, ein Stück weit. Auch wenn Yoli da wirklich einen guten Job macht. Cody. Cody ist erstmal nur ein Mitglied dieser ganzen Gang, hat aber im Unterschied zu den anderen dieser Staffel eine kleine Familie. Also seine Mutter, der Vater ist verstorben, das weiß man relativ zügig. Und sein Großvater, der ist ein Kendo-Trainer. Die beiden trainieren immer zusammen und auch so ein bisschen so seine Vaterfigur und auch so ein bisschen der Mentor. Mhm. Und ich glaube, das ist der allerbeste Großvater aller Zeiten. Ja. Der ist richtig. Und es gibt halt immer mal wieder Situationen, wo Cody sich rausreden muss und bei seiner Mutter erklären muss, wo er jetzt hin will. Und dann gibt es eben diese eine Stelle, wo der Großvater sagt, na, zwing ihn nicht dazu, das zu sagen, er müsste dich wahrscheinlich anlügen. Genau. So, und dann lass ihm dein kleines Geheimnis. Ja, er hat ein Geheimnis, das er dir nicht sagen kann. Wenn du ihn zwingst, was zu sagen, muss er lügen. Er will dich aber nicht anlügen, deswegen sagt er gar nichts. Also hör auf, ihn weiter zu fragen. Genau. So, du bringst ihn in die Bredouille damit. Das ist, glaube ich, das muss ich mir merken für alles, was ich in der Zukunft jemals mache. Das ist einer der besten Ratschläge, die einem Elternteil geben kann. Frag hinterher, wenn alles okay ist. Ne? Wenn es wirklich schlimm ist, man begegnet seinen Kindern offen und ehrlich, werden es die Kinder schon irgendwann erzählen. Ja. So, aber wenn man so mit Druck arbeitet und dann werden sie eher misstrauisch, erzählen gar nichts mehr und werden stumm. Und dann fangen sie wirklich an, Scheiße zu bauen. Genau. Nee, und das ist auch dieses, also was der Großvater auch viel vermittelt und mitbringt, ist dieses unterstützende Vertrauen in das, was Cody macht. Also das ist so dieses, du wirst schon wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, uns Bescheid zu sagen. Und ich bin sicher, dass du alles hast an Mitteln, was du brauchst, um mit den Problemen fertig zu werden, mit denen du nicht zu uns kommen kannst. Und Codys Vater war bei der Armee? Polizei. Und Cody idealisiert ihn auch so ein Stück weit. Hat immer so das Foto, glaube ich, bei sich auch im Zimmer stehen, wo er in der blauen Uniform steht, ganz stolz. Und das ist schon, es ist nicht so, dass er dann auch trauert, aber er denkt häufig an ihn. Ja. Er fehlt auch in der Familie, so man merkt das auch. Die Mutter ist ein kleines Stück weit überfordert mit der ganzen Situation. Aber der Großvater fängt sehr viel ab und alles, was so an Familieninteraktion stattfindet, findet auch in der Regel zwischen Cody und dem Großvater statt. Ja. Das Ganze, vor allem das Training und auch so dieses, die Ratschläge. Also ich habe selten eine Elternfigur in einem Anime, in einem Kinderanime gesehen, die so vernünftig war. Ja. Ja, und es ist halt auch tatsächlich schön, weil, wo Cody viel über seinen Vater nachdenkt, ist es halt häufig so dieses, was hätte er gemacht? Was wäre so die Richtlinie, die er mir mitgegeben hätte? Und wenn er nicht weiter weiß, dann kommt sein Großvater dann auch gerne mal mit überraschenden Sachen. Genau. Und das finde ich sehr angenehm, weil der Großvater einfach auch wirklich die Distanz als Großvater schon hat. Ich glaube, deswegen ist der auch als Großvater da, nicht als Vaterfigur. Weil Großeltern nochmal eine andere Distanz zu den Kindern haben, mit denen sie da interagieren, zu ihren Enkeln. Und er ist auch sehr wenig autoritär. Das macht es sehr angenehm. Er ist halt wirklich, er ist schon eine Vaterfigur für Cody, weil es halt sonst keine männliche Autoritätsperson gibt. Aber er ist doch eher ein Freund und ein vielleicht am ehesten noch ein Lehrmeister, weil er eben auch Kendo bei ihm trainiert. Ja, so ein bisschen wie so ein Vertrauenslehrer auch fast an vielen Stellen. Also so, die sind halt oft zu zweit auch, gerade bei diesen Kendo-Stunden. Und der Großvater hat auch eine gute Fragetechnik, um Cody zum Reden zu bringen, wenn klar ist, der muss gerade reden über irgendwas. Ja. So. Und weiß aber eben auch, wann er den Jungen in Ruhe lassen muss und wann ein Ratschlag gefordert ist und wann auch mal nicht. Beziehungsweise wann der Ratschlag an Cody gefordert ist oder an niemand anderen. Eben. Genau. Und man merkt auch in diesen Kendo-Stunden ganz häufig, wenn Cody eben aggressiv ist. Mhm. Also Cody und Ken haben keine gute Beziehung zueinander. Mhm, also überhaupt nicht. Cody hasst Ken richtig. Mhm. Und ich glaube, da geht die zweite Staffel ein Stückchen weiter mit den Figuren, mit der Figurendynamik, der Gruppendynamik auch, dass da halt auch zwei Figuren miteinander nicht grün sein können. Mhm. Ich glaube, Davis probiert das irgendwann mal, dass er sagt, ja, wir haben den Turm dann nicht kaputt gekriegt, macht ihr beide das mal und die machen den Turm dann kaputt mit Links und beschweren sich hinterher bei Davis, na, verarsche uns nicht, das hättest du auch hingekriegt, du willst es so wieder zusammenbringen, zusammenfügen und sowas. Wir haben da keinen Bock drauf. Und Es dauert eine ganze Zeit, bis Cody auch nur im Ansatz mit Ken klarkommt. Ja. Es macht es halt auch angenehm, dass in so einer Gruppe mal Figuren sind, die sich nicht grün sind. Mhm. Nicht nur so eine Rivalität, wie es sie zwischen Ty und Matt oder zwischen Davis und TK gegeben hat, sondern wirklich jemanden, den du auf den Tod nicht ausstehen kannst. Weil also selbst TK, der ja Ken auf die Fresse gehauen hat, kommt hinterher mit Ken klar. Ja. Also er duldet ihn zumindest. Genau, ne? Also Cody ist da auch der, halsstarrig ist das falsche Wort, weil das so negativ belegt ist, aber ich sag mal, der mit dem besten Gedächtnis für das, was der Digi-Kaiser gemacht hat. Digi-Knecht. Was zum Ende der zweiten Staffel ein sehr häufig gehörter Satz ist, so ab der Mitte auch schon so dieses, das werde ich ihm niemals verzeihen, das werde ich dir niemals verzeihen, das verzeih ich niemals, das werde ich auf gar keinen Fall verzeihen. Man könnte diese Serie auch nennen, Digimons, das werde ich dir nie verzeihen. Cody verzeiht nicht. Genau. Also es sagen dann reihum auch mal verschieden. Also auch TK ist irgendwann so, das werde ich dir nie verzeihen, gegenüber Ken. Und Cody aber sehr, sehr stark. Also der braucht wirklich lange. Er ist nicht aggressiv gegen Ken, aber ist überhaupt nicht integrativ ihm gegenüber auch. Und warum sollte er auch? Ne? Also er sieht das selber nicht ein. Es kommt dann halt eben raus irgendwann, also auch sehr plötzlich wieder mal, wie es für Digimon typisch ist, dass dieser Oikawa ein Jugendfreund von Codys Vater gewesen ist und die beiden haben gemeinsam irgendwann beim Computerspiel die Digi-Welt entdeckt und haben sich also ein bisschen reingehackt, waren dann aber zu alt, um selber in die Digi-Welt reinzugehen. Dann ist, ich glaube, Codys Vater bei einem Einsatz erschossen worden, oder was ist da genau passiert? Er ist bei dem Einsatz ums Leben gekommen. Ich weiß nicht, ob er erschossen wurde, aber er hat sich geopfert, um jemand anders zu retten, so. Hat Oikawa so ein bisschen zurückgelassen. Es war so ein Stubenhocker, so ein Geek, halt so ein Nerd. Der wird in der Serie auch so als blasshäutig bis, lilahäutig eben dargestellt. Ein bisschen sieht selber so ein bisschen aus wie ein Digimon, ist aber ein Mensch und hat eben keine Freunde gehabt, außer eben Codys Vater und ist in diesem Wahnsinn eben verfallen, irgendwann mal in die Digi-Welt gehen zu wollen, bastelt sich sein, programmiert sich sein eigenes Digimon, seine eigene DNA in Arukenimon, Mamimon, das sind eben seine Bediensteten, seine Unterstellten. Das ist so dieses, die zweite Ebene, oder dritte Ebene, die zum Digimon-Knecht noch hinzukommt. Also nicht mal Arukenimon und Mamimon haben den Digimon-Kaiser losgeschickt direkt, sondern auch das kam irgendwie von Uikawa motiviert. Und der ist eben hingegangen und hat in Ken diese Saat der Finsternis eingepflanzt, hat die gedeihen lassen, dann geerntet irgendwann. Und dann wieder an Kinder, weitere Kinder verpflanzt, um durch die Kinder dann Energie. Es ist derartig convoluted, also durcheinander, verwirrend und alles. Es ist unfassbar, also ja. Ja, was ich aber eine sehr schöne Szene fand, auch wo mir der Großvater von Cody wieder wahnsinnig sympathisch ist. Als er auf Uikawa zugeht, es steht eigentlich ein Kampf bevor. Uikawa kann aber nicht gegen die Kinder kämpfen, weil er in Cody eben Codys Vater erkennt so ein bisschen. Und da kommt der Großvater und redet mit Uikawa. Genau. Sagt ihm, hier, ich hätte mich mehr um dich kümmern müssen damals. Ich habe dich allein gelassen. Ich habe doch gesehen, wie sehr du getrauert hast, aber ich war selber irgendwie so gefangen und konnte es nicht und so. Und es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Lass uns doch jetzt nochmal versuchen, Freunde zu sein. Und er fragt dann auch, ich hätte gerne viele Fragen über meinen Sohn. Genau. Und vielleicht kannst du mir die beantworten. Aber Uikawa ist so in seinem Wahnsinn verfallen. Ja. Und in diesen Folgen fällt so viel zusammen. Also Black Wargreymon opfert sich, das Tor wird geschlossen. Das ist mega theatralisch. Uikawa ist kaum noch nachzuvollziehen in seinem Wahnsinn. Ja. Arukenimon und Mamimon sind nur noch Bauern in dem Schachspiel, die jetzt halt geopfert werden können. Und es ist also so ein Stück weit, du hattest am Anfang der Serie gefragt, was sind eigentlich Digimon? Und mir das nochmal erklärt. Und ich hatte irgendwie im Kopf, dass das in dieser Staffel passiert. Aber auch diese Erklärung ist halt so ein bisschen Halbseiden. Ja. Ne, dass das irgendwelche Wesen aus dieser digitalen Welt sind, die mal irgendwer irgendwo entdeckt hat. Aber ja, wirklich befriedigend innerhalb dieses Adventure-Universums geklärt ist das an der Stelle noch nicht. Nee, nicht so richtig. Also das ist irgendwie auch eine Frage, die nur so halbherzig gestellt wird von den Figuren selber. Auch wie es überhaupt möglich ist, dass diese Digi-Welt, die Uikawa und Codys Vater als Kinder, Jugendliche entdeckt haben, eine tatsächliche Welt ist und nicht nur ein Computerspiel oder sowas. Genau. Also weil das ist, glaube ich, was man da auch sieht, während die das entdecken, sind wirklich diese Pixel-Digimon zu sehen auf dem Bildschirm, die es wahrscheinlich aus den Spielen dann auch gab. Diese Tamagotchis dann tatsächlich. Diese genau. Tamagotchi-Version, ja. Wo ich aber gesagt habe, aus der Bildschirmansicht wäre für mich nicht klar gewesen, dass die Digi-Welt was Reales ist, was man betreten kann, wenn ich jetzt an Uikawas Stelle gewesen wäre. Oder das Ganze, so, das Ganze war auch bei den beiden an der Stelle auch eher ein Traum, weil ja auch beide waren zu alt. Ja. Das haben sie dann irgendwann gemerkt. Die sind zu alt, um die Digi-Welt zu betreten. Nur Kinder mit einem reinen Herzen können eben, er sagt, glaube ich, hinterher, Erwachsene mit einem unreinen Herzen können dann nicht rein. Er weiß, dass er das nicht ist. Er weiß, dass er da nicht rein kann. Warum auch? Weswegen er dann ja auch die Kinder missbraucht, ein Stück weit, die auch vorzuschicken. So als Agenten, als Avatare, ja, Mamimon und Arukenimon hin und her schiebt in die reale und digitale Welt eben. Und das Ganze, diese ganze Geschichte um den verstorbenen Vater wird so ein bisschen, meiner Meinung nach, ja, auf dem Rücken von Cody erzählt, der einfach selber gar nicht so viel Charakter bekommt, sondern ja, seine Erzählstränge gehen eigentlich eher um seinen Vater als um ihn selber. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, ist so ein bisschen das arme Kind quasi, das halbweise ist und so ein bisschen eine fehlende Orientationsfigur hat. Also der Großvater ist da, aber der ist natürlich kein Vater. Der gibt sein Bestes und er ist richtig, richtig gut darin. Ja. Aber Cody leidet trotzdem immer so ein bisschen drunter, dass er eben halbweise ist. Das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Aber das ist so ein bisschen das Einzige, was man ihm mitgibt. Ja. Er ist dadurch ein stilles Kind, er ist dadurch zurückhaltend, er ist vorsichtig. Und er ist auch, glaub, möglicherweise durch dieses Kendo-Trainings, schwer zu sagen, sehr pflichtbewusst an vielen Stellen. Er kriegt ja als zweites Wappen auch die Zuverlässigkeit von Joey. Das erste war ja das Wissen von Izzy und das zweite ist die Zuverlässigkeit von Joey. Übrigens auch wieder Käfer- und Wasser-Digimon. Ja, ne? Genau. Sehr passend. Genau. Und es ist halt auch so, dass das eben auch was ist, was Cody auszeichnet durchaus, womit er aber auch nur so halb zufrieden zu sein scheint. Also er scheint da nicht richtig rauszukommen aus diesem Gefühl, verpflichtet zu sein gegenüber seinem Großvater, gegenüber den anderen Digi-Rittern, gegenüber seiner Mutter, gegenüber seinem Digimon. gegenüber allem eigentlich. Und das macht ihn zu so einem sehr, sehr in sich gekehrten Jungen, aus dem entsprechend nicht viel rauszuholen ist, was die Charakterzeichnung angeht. Also es ist zumindest nicht so was so Hintergrund. Vom Bildschirm mit, brüllt auch irgendwie ja, so. Ist so ein bisschen, also da, wo die erste Staffel wirklich sich sehr viel Mühe gegeben hat, den Figuren Facetten zu geben, da scheitert die zweite Staffel ja, so ein Stück weit. Wir haben uns jetzt sehr viel beschwert über die Staffel, oder? Wir haben, glaube ich, sehr viel gejammert über die Staffel, ja. Ich finde die zweite Staffel dennoch mega unterhaltsam. Und ich glaube, das schafft die Serie dadurch, dass die Folgen in sich einfach sehr gut geschrieben sind. Mhm. Also das, was passiert, ist gut. Es gibt sehr viele Throwbacks auf die erste Staffel. Mhm. Du hast mal irgendwann gefragt, kommt Wizardmon noch mal irgendwann zurück? Weil ja alle Digimon ja, irgendwie mal wieder zurückkommen. Und ich habe gesagt, weiß ich nicht, keine Ungefähr Ahnung. Ungefähr zwei Folgen, bevor es dann wieder kam. Ja, eben. Und dann kam Wizardmon eben zurück, hat noch mal so ein Throwback eben auf die erste Staffel zusammen noch mit Gatomon gemacht. Also es ist halt schon ein Stück weit da und ja, es ist, ich weiß nicht, ob wir da so intensiv drüber geredet haben, weil in der ersten Staffel haben wir die Schurken so ein bisschen ausgelassen. Mhm. Myotismon kommt zurück. Ja. Weil das ist nämlich der große böse Endgegner in den letzten paar Folgen, das ich ein bisschen anstrengend fand, weil Myotismon ist halt auch in der ersten Staffel nicht der finale Gegner. Der digitiert zwar in der Menschenwelt irgendwann noch dieses Mega-Level und ist so der erste Zwischenendgegner, aber dann kommen ja auch die Meister der Finsternis. Letzte vier Digimon. Und hier ist es plötzlich der große Endschurke und seine Motivation, also er hat eben Uikawa halt eingenommen, also Uikawa ist sein Wir, das heißt auch all das, was Uikawa gemacht hat, ist gar nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern es gab schon wieder eine hintere Ebene und noch jemanden, der dafür zuständig ist. So, also keiner dieser Schurken handelt aus eigener Motivation. Abgesehen von Black Wargreymon. Ja, genau. Oh. Ja, und natürlich auch Myotismon, beziehungsweise Malo-Myotismon ist er geworden. Malo-Myotismon. Ne? Genau. Uikawa schafft es nämlich tatsächlich, ein Tor zu öffnen, durch das er durchgehen kann. Das führt aber nicht direkt in die Digi-Welt, sondern in zwischen... So eine Zwischentraumdimension oder irgendwie sowas. Genau, eine, in die sich Malo-Myotismon gerettet hat sozusagen. Und der wollte eigentlich die Energie der Kinder haben, um damit eben wieder in die normale Digi-Welt zurückkehren zu können. Nach einer Folge... von der ich relativ sicher bin, dass sie irgendwann in Deutschland nicht mehr ausgestrahlt worden ist. Mhm. Ich habe sie einmal gesehen und ich glaube, in späteren Ausstrahlungen hat man diese Folge ausgelassen, weil da Digimon, also Arokinimon, Mamimon werden da relativ deutlich gefressen. Ja. Das ist zum Teil noch runtergeschnitten. Ich kann mich daran erinnern, dass die noch relativ, das wurde noch gut gezeigt, deutlich gezeigt in einer der Ausstrahlungen, wurde aber dann, glaube ich, für die deutsche Version runtergeschnitten und dann aber irgendwann gar nicht mehr ausgestrahlt, diese Folge. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in den Wiederholungen zum Teil sehr verwirrt war, weil eine Folge fehlte. Mhm. Und diese Folge war bei Amazon natürlich mit dabei. Mhm. Und nach dieser Folge schaffen die es, also nachdem Myotismon die erst in so eine Traumdimension steckt, wo Yoli nochmal plötzlich so einen Plotpoint bekommt, wo sie so einen ganzen Tisch bekommt, wo sie einfach nur essen kann, wo dann plötzlich gesagt wird, ja, du willst nur mal deine Ruhe haben mit deinen ganzen Geschwistern. Das kommt auch so aus dem Nichts. Das wird auch nicht gezeigt, leider. Also man hat über die Serie hinweg von einer Schwester erfahren. Ich habe das nochmal so Revue passieren lassen. Aber sie kriegt irgendwann, soll sie ihrer Schwester und ihrem Vater Bescheid sagen, dass Essen fertig ist. Die haben so einen kleinen Laden, so einen Lebensmittelladen. Das heißt, ich weiß von einer Schwester von Yoli, dass sie mehrere Geschwister hat und es immer wuselig ist da. Hat man vorher nicht wirklich erfahren. Also man sieht das Wohnzimmer irgendwann mal und sitzen noch ein paar Leute. Aber es ist halt nicht wuselig. Nee. Das ärgert mich ein bisschen. Also sie sitzt dann da und auch ihre Motivation in dieser Traumwelt wird so ein bisschen projiziert. Dann, ich weiß nicht, Kari ist in so einer Welt, wo sie sich einfach wünscht, alle Kinder hätten Digimon, weil das so schön ist. Und alle sind friedlich miteinander. Genau. So wo ist nochmal, wer ist noch da? Ken ist noch irgendwo? Ken ist in der Digi-Wüste, wo er als Digi-Knecht war und sieht, wie der Digi-Knecht als ausgelagerte Persönlichkeit von ihm irgendwie geopfert wird und alle Digimon, die er verknechtet hat, sich an ihm rächen und dann ist aber seine Schuld getilgt auch. So. Dann muss er nie wieder ein schlechtes Gewissen haben. Und der stirbt dann da auch, ne? Der stirbt, der löst sich im Prinzip so auf, wie die Digimon sich auflösen normalerweise, wenn sie sterben. Genau. Und Davis holt die dann nach und nach da raus, immer mit einer anderen Digitation von Wemon. Genau. Und teilweise unterstützen die eigenen Digimon das schon, dass sie die auf die Gedanken bringen. Cody ist mit seinem Vater unterwegs in der Digi-Welt. Richtig, richtig. Und man merkt dabei sehr schnell, dass da irgendwas nicht passt, weil der Vater immer nur grinst wie auf dem Foto und nicht spricht. Richtig, ja. Und diese, das ist so eine Waffe von Marlon Miotis, man den Leuten im Kopf einzupflanzen, dass ihre größten Träume in Erfüllung gegangen sind. Ja. Und Davis, und das finde ich so schön, weil das eine tolle Charakterzeichnung von Davis ist. Bei Davis funktioniert das nämlich nicht. Nee. Weil Davis ist nämlich glücklich. Davis ist genau da und dann, wenn er ist, glücklich. Ja. Er hat, es ist nicht so, dass er keine Ziele hat, aber er ist derartig glücklich mit dem, wer er ist, zu dem Zeitpunkt, an dem er ja. ist, dass diese Waffe nicht anschlägt. Und das ist, das trifft Davis im Kern. Ja. Und das finde ich so schön gezeigt an dieser Stelle. Und genau, es führt dazu, dass Davis, nachdem er überall mit einer anderen Digitation von Dämon auftauchte, mit allen Dämons wieder in diesem Raum ist, in dem Malomiotusmon sie das, angegriffen das hat. Das sieht so ein bisschen aus wie diese, hast du damals Tiny Toons geguckt? Ja. Da war noch dieser Dodo. Ja. So, Wacky World hieß das, glaube ich. Ja. So sieht das ein bisschen aus da. Mhm, ja. So ein bisschen. Und die stehen dann alle nebeneinander, die ganzen Digitationen, also Rheidramon, Flamedramon, Exvemon, Wemon selber, glaube ich, auch noch. Ich weiß es gerade gar nicht, aber genau. Stehen einen ganzen Haufen Wemons auf einmal drumherum, ja. Genau, und hauptsächlich auch deshalb, weil Davis auch derjenige ist, der die Hoffnung einfach nicht hat fallen lassen. Er hat gesagt, nee, wir schaffen das, natürlich schaffen wir das, wir haben das immer geschafft. Also hört auf, Angst zu haben, ist doch Schwachsinn. Wir werden auch mit dem hier fertig. Genau. Und damit infiziert er dann letzten Endes tatsächlich die ganze Gruppe sozusagen und dieser Zuversicht auch, die er hat. Zumal Malomiotis man schon ein bisschen fertig davon ist, dass Davis einfach nicht auf diese Waffe reagiert hat. Das ist komplett buff. Diese schöne Szene. Das kann dir überhaupt nicht passen. Das ist so geil. Und da tauchen dann tatsächlich von allen Digimon, die Digiritter mitbringen, nochmal sämtliche Mutationen, nicht Mutationen, Digitationen auf. Und es ist eine riesige Gruppe von Digimon, die da angreifen. Es ist also, die digitieren auf die nächste Stufe und hinterlassen im Grunde genommen die Stufe, die sie gerade verlassen haben, zurück als Inkarnation. Genau. Und duplizieren sich damit sozusagen ständig. Und es gibt alle Grundformen, es gibt alle Champion-Stufen, alle Armor-Digitation, alle DNA-Digitation. Alle DNA-Digitation und wenn vorhanden noch Mega-Digitation. Ja. Also Imperialdramon, also es gibt eben Pell-Dramon, Imperialdramon und eben auch diese Fighter-Form von Imperialdramon. Da kann sich ja nochmal transformieren zu so einem Transformer-Typi. Den gibt's halt auch noch. Also man hat eben Stingmon, Pell-Dramon, also die komplette Digitation hoch, mit Wemon und hast du nicht gesehen. Genau. Und also man hat immer diese Einstellung, wo der ganze Bildschirm voll ist mit Digimon. Das ist richtig großartig. Ja, das ist richtig. Und die kloppen dann eben so lange auf Malomiotusmon rum, bis er tatsächlich besiegt scheint. Mhm. Die haben aber, glaube ich, auch irgendwie ein Loch in diesen Raum reingefräst, wo Malomiotusmon dann durchflüchten kann und dann in der tatsächlichen Digi-Welt ist. Genau. Wo es dann quasi zum großen Endkampf kommen wird. Also und Malomiotusmon erklärt nochmal, ich wollte das die beiden Welten verbinden und beides regieren. Wo dann für mich auch der Punkt kam, ja, das wolltest du beim letzten Mal, du warst damals schon nicht der größte Bösewicht. Das hätte also immer noch Leute gegeben, die das, weiß ich nicht, du bist halt nicht autark, du bist halt keiner der Meister der Finsternis oder irgendwas. Genau. Es ist bis heute nicht wirklich nachzuvollziehen, wie diese Hierarchie bei den Bösewichtern, ob die zusammengehören oder ob das einfach autark handelnde Figuren sind. Das ist nicht erklärt worden. Mhm. Ja. Nee. Und dann kommt es quasi zum großen Endkampf. Also die Digi-Ritter folgen mit ihren Digimon dann in die Digi-Welt, wo aber natürlich immer nur eine Form der Digimon erhalten bleibt. Und versuchen eben da Malomiotusmon zu besiegen und bekommen dann Unterstützung von allen Digi-Rittern weltweit, die ihre Digi-Weißes in die Luft halten. Und das Licht dringt in die Digi-Welt ein und verleiht allen Digimon, die da sind, also alle Digimon-Partner der Digi-Ritter weltweit sind auch da und bekommen Energie und das ganze Licht strömt dahin und am Ende... Weil ja Black Wargreymon vorher noch dieses Tor zugemacht hat, müssen zurück ins Sommercamp, wo ja noch ein Tor existiert. Es ist ein bisschen, also am Ende zieht es sich wieder so ein bisschen. Also so drei Folgen nacheinander, wo man denkt, jetzt macht's halt zu Ende. Ne? Genau. Ich fand es noch schön, wie aufgelöst wird die Verzweiflung dieser Kinder, denen die Saat der Dunkelheit eingepflanzt wurde, die dann in dieser Welt von Malomiotusmon erstmal zurückbleiben und sagen, oh, ist alles doof, wir kriegen eh keinen Digi-Partner und wir sind ja auch nichts wert, wir sind nicht so cool wie ihr. Und lassen sich ja diese Saat auch nur deswegen einpflanzen, weil sie eh schon nichts können, aber so sein wollen wie Ken. Also die lassen sich ja wirklich bewusst, die werden ja nicht entführt oder sowas, sondern die gehen ja freiwillig zu Obikawa. Genau. So muss man noch dazu sagen. Genau, sie hat sich eh schon Kinder ausgesucht, die so ein bisschen angeschlagen sind in ihrem Selbstwertgefühl und ähnliches. Also ähnlich wie es eben Ken auch war. Ich glaube, dass er Ken auch kontaktiert hat, ne? Genau, er hat auch Ken kontaktiert und genau. Und dann reden die Digi-Ritter natürlich alle auf sie ein, dass sie doch an ihre Träume glauben müssen und fragen auch nach den Träumen und so. Und dann kommt halt die Gegenfrage, ja, wovon träumt ihr denn? Und Davis passt raus, er möchte Nudelsuppenkoch werden. Und das ist so, es ist so schön und es ist herzlich und es ist ganz typisch auch Davis. Der will halt nicht irgendwie ein super Manager werden oder reich oder Rennfahrer oder Sportler, da hast du nicht gesehen. Der will einfach nur geile Nudelsuppen kochen. Ja. Das ist so ein unfassbar zufriedener Mensch. Ja. Auf jeden Fall besiegen sie das Viech dann irgendwann gemeinsam. Das ist auch relativ zügig dann erledigt. Das Ding löst sich in seine Einzelteile auf. Mhm. Uikawa liegt dann im Sterben. Ja. Und Cody kann ihm im Gegensatz zu Ken sehr schnell verzeihen. Warum auch immer, weil die Ursache ähnlich ist. Also sowohl Ken als auch Uikawa wurde irgendwas von außen eingepflanzt, was sie negativ beeinflusst hat. Sei es drum. Und versucht Uikawa noch als Erwachsenen in die Digi-Welt zu holen. Es taucht auch ein Digi-Partner für Uikawa auf. Alle anderen Kinder kriegen auch einen Digi-Partner, die sie da mit rübergeholt haben in die Digi-Welt. Uikawa sagt aber, ich bin zu schwach. Und dann taucht auch eine Genai-Kopie auf und sagt, ja, der ist auch zu schwach, das geht nicht mehr und so. Und dann will er aber, weil die Digi-Welt halt ziemlich gelitten hat unter dem, was angerichtet wurde, während er da rumhantiert hat, opfert er sich sozusagen und wird zu Energie dargestellt durch leuchtende kleine Schmetterlinge. Ja. Und dann ist die Digi-Welt wieder das leuchtende Paradies. Begleitet durch einen Kinderchor, der das Lied singt. Ach, das ist ein bisschen schmalzig am Ende. Bisschen sehr schmalzig am Ende, ja. Und also Cody ist ganz verzweifelt. Und jetzt komm doch mal, und was soll denn aus seinem Digi-Partner werden? Was ich auch ein bisschen sackig finde, ne? Dieser Digi-Partner sagt, ich habe so lange auf dich gewartet und jetzt bist du endlich da, ich freue mich so. Und Uikawa opfert sich. Ja. Ja, es ist nicht so ganz nachzuvollziehen. Also die zweite Staffel hat immer noch sehr, sehr gute Folgen, coole Digimon. Aber guck nicht zu sehr dahinter. Nee, es ist tolle Unterhaltung. Es ist richtig, es hat Spaß gemacht, es zu gucken. Es war echt schön. Es war an ein paar Momenten auch so cringeworthy, wo man gesagt hat, geh mir weg. Aber es hat einfach Spaß gemacht und es war, weiß ich nicht, vielleicht im richtigen Maße anders als die erste Staffel, um dran zu erinnern, aber um es nicht komplett langweilig zu machen. So. Ich guck mal gerade auf den Tacho. Mhm. So wie es aussieht, schaffen wir Digimon Tree schon wieder nicht. Ist ja furchtbar. Da müssen wir eine dritte Folge machen. Meinst du, so wie die drei Digimon-Staffeln, die wir gesehen haben, für jede eine Folge? Vielleicht war das doch ein bisschen zu viel verlangt, das alles in eine Folge zu packen. Nun ja, dass das jeweils doch so eine lange Besprechung werden würde, hätte ich nicht gedacht. Also wenn ihr die Chance habt, guckt beide Serien durchaus nochmal. Ja. Es ist eine Menge Kindheit da drin, auch eine Menge Nostalgie. Ich glaube, das Thema Nostalgie wird bei Digimon Tree noch sehr deutlich Thema sein. Mhm. Aber es ist immer noch sehenswert. Aber und es man ist muss tolle sich halt, Musik. Apropos Musik. Wir sind noch gar nicht auf die Musik eingegangen. Null auf die Musik eingegangen. Genau. Das war für die ersten beiden Staffeln auch zusammen. Ja. Ich konnte noch fast alles fast genau mitsingen. Ja. Weil ich das Zeug ja damals gesuchtet habe, wie nichts gut. Ich habe auch die CDs. Mhm. Ich konnte es nicht mitsingen, aber ich kann ja auch nicht singen. Nee, aber den Text konntest du dir merken. Das den Text konnte ich mir merken, ja. Also ganz ikonische Songs. Also ihr habt ja das Intro der ersten Staffel in der ersten Sendung schon gehört. Dementsprechend heute auch das der zweiten Staffel. Das sind einfach Hymnen. Also die kann man heute noch mitsingen. Ich habe auf irgendwelchen ironisch gebrochenen Hipster-Partys das Digimon-Lied auch schon spielen hören vom DJ, wo ich gedacht habe, wie billig kann man sein? Mhm. Die Kids bei, also 20-jährige Kids, die Serie damals einfach nicht gesehen haben können, bei Nostalgie zu packen. Mhm. Digimon ist für mich schon besonders. Ich habe damals, als die Serie nochmal wieder ausgestrahlt worden ist bei Tele5, bin ich morgens um 6 Uhr aufgestanden, weil es ausgestrahlt worden ist, eben Digimon zu gucken und bin danach wieder pennen gegangen. So, das ist halt so. Also als erwachsener Mann habe ich das drauf gesehen und die Musik trägt einiges dazu bei, weil das einfach sehr eingängige Melodien sind. Im Deutschen haben wir alle original japanischen Songs eben mit deutschen Texten bekommen, wohingegen die Amerikaner immer diese sehr aggressiven, wütenden Elektro-Songs bekommen haben. Dieses Digimon, Digital Monsters, furchtbar. Also ganz schlimm. Und auch für die späteren Staffeln haben sie dann eigene Songs gekriegt. Also auch Frontier hat ein ganz anderes Lied, als das bei uns der Fall ist. Und ich glaube, die Soundtracks, damals glaube ich alle gemacht von Andy Knote. Mhm. Der hieß damals so. Das war so, der war unser Anime-Gott, weil der glaube ich für so ziemlich alle RTL-2-Animes dann immer auch den deutschen Soundtrack produziert hat. Und das gab es dann auf CDs und stapelweise habe ich den Kram daheim gehabt. also auch für One Piece, dann immer deutschen Texte auch komponiert, die Sachen nochmal komplett nachproduziert, was ganz angenehm ist. Also wir haben zwar, glaube die gleichen Instrumentals, aber ich glaube auch nochmal neu eingespielt zum Teil und also auch so Sachen wie dieses Merry Christmas, ein Lied für dich, eben auch von deutschen Sängern, Sängerinnen eben auch eingesungen. Das Einzige, was doch, ich glaube auch Matt's Song, der auf dem Konzert, der war auch auf Deutsch, genau, der war auch auf Deutsch auf der CD. Genau, was ich schön fand tatsächlich, was ich verpasst hatte bei der ersten Staffel, als ich die damals nur so häppchenweise gesehen habe, der Bolero in den Rückblenden. Ja, der Bolero. Oh, so toll eingesetzt. Also du kannst Rückblenden nicht besser unterlegen als mit einem Bolero. Also der Bolero ist, glaube ich, in dieser einen Folge, wo Tai das allererste Mal in der Menschenwelt ist, da ist der perfekt eingesetzt. Ja. Weil das auch so eine seltsame Stimmung hat, diese Folge. So eine, wie soll ich das sagen, also eine außerweltliche Stimmung. Ja. Die ist so nebelig und dann so Digimon im Schatten in der Nachbarschaft, wo Tai wohnt. Und ist alles so ein bisschen ominös, ist, glaube ich, das richtige Wort. Genau. Und da passt der Bolero einfach großartig dazu. Und mir war gar nicht bewusst, dass das ein tatsächliches, modernes Stück klassische Musik ist, bis vor kurzem tatsächlich, bis wir mal dieses Mauskonzert gesehen haben, wo das nochmal aufgespielt worden ist. Und da ist mir auch eingefallen, wie signifikant das eben für Digimon gewesen ist, dieses Stück. Also es ist im ersten Film drin, in der ersten Staffel sehr häufig und in der zweiten Staffel, glaube ich, noch mindestens einmal. Ja. In einer Szene, wo Cody mit so Marimon unterwegs ist, da spielt er, glaube ich, im Hintergrund. Aber leider nicht mehr so häufig, was ich schade fand. Generell aber wirklich total coole Songs. Ich mochte den Sound wahnsinnig gerne. Ich konnte mich auch tatsächlich sehr gut daran erinnern, wie das geklungen hat. Ja. Jeweils. Und das fängt halt wirklich einfach so diese Stimmung ein, dieses Abenteuerlustige und aber nicht so niedlich-kindliche, sondern einfach so dieses, wie Digimon selber halt auch ist. Es ist halt eine Abenteuerserie. Das hat diesen J-Rock im Hintergrund. Genau. Also sehr, sehr nach vorne gerichtet, sehr lauf will ich nicht sagen, aber sehr präsent. Fröhlich präsent. Mhm. Präsent ist ein gutes Wort und auch im Japanischen ganz toll gesungen. Mhm. Also auch der japanische Komponist, der japanische Sänger auch da tollen Job gemacht. Mhm. Und das fehlt halt. In Digimon Tri haben sie zwar die gleichen Songs, wir haben aber zum Teil die englische Variante geguckt und da haben sie einfach die japanischen Songs übernommen, weil die Amerikaner halt einfach keine eigenen Songs gemacht haben für die Staffel. Das fand ich echt schade. Ja. Da hat sich die Mühe einfach nicht mehr gemacht, in der Umsetzung da noch vernünftige Musik mit reinzunehmen und aber dann trotzdem das Titellied zu ändern. Wahrscheinlich, weil sie die Rechte von den Originalsongs nicht haben wollten oder konnten, was die Gründe auch immer sind, oder für den amerikanischen Markt gemeint haben. Das muss jetzt irgendwie so ein schwerer Crossover-Metal sein. Aber ich dachte, ja, das hat auch keinen Mensch haben. Nee. Aber wie gesagt, in der deutschen Version lohnt sich's absolut. Das ist echt, allein schon wegen der Musik, wirklich immer noch eine der besten Serien aus dieser Zeit. Also. Und wenn ihr das wirklich nochmal, also es gibt die Sachen natürlich bei YouTube, aber versucht nochmal an die Soundtracks zu kommen, wer die für kleines Geld bekommt. Und ein guter Kompromiss ist eine CD namens Digimon Gold. Mhm. Da sind Songs von der ersten und zweiten Staffel drauf. Die kann ich echt empfehlen. Ja, lohnt sich. Und es geht die nächsten Staffeln auch so weiter. Also da werden einfach die japanischen Songs genommen und sehr, sehr gut ins Deutsche umgesetzt. Mhm. Tollen Texten, toll gesungen. Und auch toll platziert in den Folgen jeweils. Also es ist halt wirklich immer so dieses, wenn die einen Antrieb brauchen, wenn sie einen Rückblick haben, wenn sie zögern, wenn sie traurig sind. Und es ist halt auch diese Digitationsmusik, die geht mit diesem schrillen Gitarrenriff los. Du weißt halt sofort, was Sache ist. Ja. Und dieses du, du, du, du. Und es gibt diese großartigen Szenen, wo gerade in der zweiten Staffel, als die alle nicht mehr digitieren können, genau, die alten Digimon. Da kommt halt dieses Riff, aber nichts weiter. So. Genau, das ist so schön. Und ich so, ja, die gesagt, ach nee, doch nicht, oh Moment. Also, einfach toll gemacht. Und das ist einfach, also das ist wirklich ein wahnsinnig gutes Händchen dafür, wo man Musik einsetzt, wie man sie einsetzt. Weil das natürlich in der japanischen Version schon drin war, dass die Deutschen ja so diese Platzierung der Musik kommt ja aus dem japanischen. Aber die wird natürlich, wenn du einen furchtbaren Sänger hast, der das untermalt, kann das auch kann das beste japanische Originallied nichts mehr reißen. Nee. Und da haben sie echt voll einen tollen Job gemacht. Und das auf jeden Fall muss man den RTL 2 Animes aus den 2000ern echt zugute halten. Da waren richtig gute Musiker am Werk. Mhm. Auf jeden Fall. Gut. Hier wird es immer später. Das ist auch schon der zweite Podcast, den wir heute aufnehmen. Und der dritte dieses Wochenende. Jetzt auch mal gut. Jetzt reicht mal. Wir schieben Digimon Tri dann beim nächsten Mal nach. Weil das schaffen wir jetzt heute wirklich nicht mehr. Nee. Gut, danke Kathi. Danke Steffen. Das war's für heute. Auf wieder Nerd. Tschüss. Weißt du, mal ausschalten. Unser Ziel ist unbekannt und überall in diesem Land lauern Gefahren, doch wir sind stark. Was auch geschehen wird, wohin der Weg führt, du bist niemals allein. Wir halten immer Wacht, beschützen uns auch in der Nacht. Wir kämpfen gegen die Dunkelheit. Kannst auf mich bauen und mir vertrauen, du bist niemals allein. Niemand stoppt uns mehr in unserem Lauf, denn wir drehen auf, geben niemals auf. Hier kommen wir, was auch passiert, bleibt bei mir. Wir stehen auf, wir drehen auf, wir halten fest zusammen. Jeder von uns muss ein Kämpfer sein. Wir stehen auf, wir drehen auf, gemeinsam sind wir stärker.